Cloud is what calls vitalism. Na, Agent Smith, Granice? Ich heiße nicht Granice. Ich heiße Kurz. Hast du es erkannt? Ja, das war The Matrix. Ja, du hast es abgelesen. Ja, das stimmt. Aber warum habe ich das eingespielt? Weil du so ein cooler Typ bist. Das ist aber selbstverständlich. Ich frage mich, wieso du es bei der Gottesmatrix nicht eingespielt hast. Ja, man will sich ja nicht wiederholen. Aber du wusstest ja damals noch nicht, dass wir... Das ist eben der Punkt. Aha, oh, ah. Das ist eben der Punkt. Was machst du jetzt? Ich muss Crepe braten. Kommen Sie mit? Der Mann muss Crepe braten. Erklär mal. Ja, ich habe noch Crepe-Teig und den muss ich jetzt verbraten, weil jeder weiß, wie lecker die sind. Deswegen gehen wir jetzt mal in die Küche rüber. Aber wir werden uns nicht davon abhalten lassen, hier weiter zu arbeiten. Ja. Ich gebe dir mal das zum Halten. Ja, also... Sehr geehrt Hicks Organismix. Ja, hallo Hix Organismix. Wir haben heute ein super Programm für euch. Wie immer. Inklusive Sextipps. Nein. Doch. Sextipps. Mit Sextipps. Nein, ohne Sextipps. Mit? Nein. Am Ende kommen Sextipps. Das sind keine Textipps, das sind Verbrauchertipps. Ja, und Verbrauchersextipps. Nein, wir sagen ja nicht, dass die Leute, wie das oder wie die Leute irgendwelche Dix-Leutix irgendwelche Dinge tun sollen, sondern nur, was es für Hilfsmittel aus dem Esoterikladen gibt. Weil korrekterweise von Einix Unserix Hörix auf Twitter angemerkt wurde, dass es nicht angeht. So ein Lärm, das muss ich nachher alles wieder runterschneiden. Ich schätze mal, dass wir heute noch etwa 17 Bölk-Attacken ins Mikrofon bekommen werden. Ja, also ein Einix-Hörix hat völlig zu Recht angemerkt, dass... Oh Gott, das ist so laut. Ja, jetzt kannst du mal sehen, wie ich mich immer fühle. Ja, ja. Dass es offenbar esoterische Sexspielzeuge gibt und wir nicht darüber berichten. Das kann natürlich nie sein. Obwohl wir natürlich kein Verbraucher-Podcast sind. Nein, nein. Aber irgendwie gehört das schon zu unserem Bildungsanspruch. Ja, sicher. Alles, im Grunde alles. Alles. Und hier Hugh Jackman. So. Ja, auch. Heute haben wir ein buntes Buch, das wir von Einix Weiblichix Hörix gesponsert bekommen haben. Übrigens nicht von Desolatsche, die sich gemeldet hat und uns hat wissen lassen, dass Six ein Weiblichix Hörix ist. Ja. Weil wir letztens gleich zwei Limericks gemacht haben, wo wir unterstellt haben, dass Desolatsche ein Mann sei. Einix Mannix ja. sei. Ja, das war, dies war falsch. Ja, dies war falsch. Da wolltest du denn noch einen Richtigstellungslimerick dazu machen? Das müsstest eigentlich du machen, weil du zwei schlechte Limericks über Frau Desolatsche gemacht hast. Ich dachte, wir hätten den ersten zusammen gemacht. Nee. Oder doch? Ich glaube schon. Aber du hast, glaube ich, sie zum Mann gemacht. Oder was? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also, mal kurz spontan aus der Hüfte. Es war einst eine Frau Desolatsche. Nee, so hat schon der Letzte angefangen. Nein, das kann nämlich nicht sein, denn beim Letzten wussten wir noch gar nicht, ja, dass Desolatsche... Ja, gut, also es war einst eine Frau Desolatsche, die spielte Piano und Bratsche. Sie spielte es gut, das machte ihr Mut. Auf dass ihr niemals einer eine Watsche. So, so. Erledigt. Sehr schön. Den haben wir auch gar nicht vorher geprobt. Nein. Das war locker aus der Hüfte geschossen. Schon Kunst, schon Kunst. Schon Kunst. So, siehst du, wie laut das Braten ist? Deine Mutter ist laut. Wir machen hier keine Erzählungen über meine Mutter. Das ist auch besser, sonst wäre ich... Ruhe! Ab 18, sag ich. So, also. Unser heutiges Buch heißt Matrix Energetics. Vielleicht heißt es auch Matrix Energetics. Ich weiß es nicht. Es ist von Dr. Das heißt auf jeden Fall so, denn Energetics ist am Ende mit C geschrieben. Ja, aber die sind doch alle dumm. Ja, natürlich sind die dumm. Aber trotzdem, da allein schon der Titel, da schon allein beim Titel offensichtlich im Wettbewerb ausgetragen wurde, wer die meisten Buzzwords in zwei Wörter reinkriegt, sollten wir das dann auch so lesen. Matrix Energetics. Gut. Ein guter, sehr, sehr, sehr, sehr solider Hinweis auf Esoterik ist, wenn die geschrieben habende Person ihren akademischen Grad bei der Autorenangabe mit dabei hat. Und so auch hier. Ja. Dix Personix ist Dr. Richard Bartlett. Ich schätze, es heißt Dr. Richard Bartlett. Dr. Bartlett. Das Buch. Achso, das heißt, haben wir schon gesagt, heißt Matrix Energetics. Und darunter steht die Kunst der Transformation, radikale Veränderung mit der Zwei-Punkt-Methode. Ja. Und ist vom VAK Verlag offenbar. So, das Buch an sich ist so, hat so Farbübergänge für Lila. Ja, genau. Tequila Sunrise. Ja, heißt. Du hast noch nie einen Tequila Sunrise gesehen, oder? Ja, der sieht auch so aus, bis auf das Lila. Das ist richtig. Ja. Das war übrigens der erste Cocktail, den ich je getrunken habe, Tequila Sunrise. Aber dabei ist es nicht geblieben, falls sich jemand. Also unten ist lila, in der Mitte ist rot, das geht dann so in orange und gelb nach oben über. Matrix Energetics steht da in so einem dunkellila drauf, der Name in orange. Und da vorne drauf ist irgend so ein merkwürdiges Symbol, das sieht aus wie ein so emailliertes Mandala mit fünf mit irgendwelchen Eiszapfen herabhängenden toten Fingern. Ja. So. Und die Rückseite, da heißt es, die Kunst der Transformation, radikale Veränderung mit der 2-Punkt-Methode. Matrix Energetics ist Bullet Point, durchschlagend in seinen Wirkungen. Bullet Point! Überraschend schnell und unkompliziert. Bullet Point! Überraschend einfach zu lernen. Völlig anders als alles, was Sie bisher kennen. Rufen Sie jetzt an! Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und intensiviert alles, was Sie für sich, Ihre Klaviere, Klienten und Patienten tun können. Und andere Sachen, die sich auf Enten reimen. Zum Beispiel ihre Enten und auch ihre Wiesenten. Dividenden. Menstruenten. Kontrahenten. Ja. Stock, Schnabel und Krickenten. Und wie hießen die Laufenten, ne? Flaschenenten. Ja, genau. Rufen Sie jetzt an. Und Sie bekommen eine zweite Matrix-Energie zum Preis von nur 789 Euro dazu. Und ein praktisches Messerset im Holzblock. So ist es. Nur wenn Sie innerhalb der nächsten 20 Minuten anrufen. Am Anfang stand eine sensationelle Entdeckung. What? 1997 war der Anfang der Welt. Nein, machte der amerikanische Naturarzt und Chiropraktiker. Chiropraktiker. Wahrscheinlich hat er auch so einen Doctor of Divination. Das sind diese, die an den, diesen Tidal Mill christlichen Privatunis da für rumsitzen, klatschen und Scheiße labern verliehen werden. Doctor of Awesomeness? Ja. Ab jetzt von der Uni, Lesostunde Universität. Ah, Niceness. Könnt ihr übrigens auch haben, wenn ihr jetzt anruft. Ja. Für nur 389 Euro und ihr kriegt diesen praktischen asymmetrisch geknöpften Cardigan aus Schurwolle dazu. Gratis, aber nur wenn ihr innerhalb der nächsten 20 Minuten anruft. Nicht 21, nicht 20. 20. Jedenfalls hat der amerikanische Naturarzt und Chiropraktiker Dr. Bartlett bei der Behandlung eines Patienten eine überraschende Beobachtung gemacht. Die sanfte Berührung zweier energetisch sensibler, reaktiver Punkte konnte zusammen mit seiner Veränderungsintention spontane Reorganisationsprozesse auslösen. Ah, okay. Da haben die Buzzwords im Titel noch nicht gereicht. Oh, ich hoffe, da kommt was mit DNA, aber ich glaube schon. In jedem von diesen Büchern war was mit DNA dabei. Selbst beim alten Hubert. Mhm. Wir sind übrigens noch nicht verklagt worden. Niceness. Wie haben wir das wohl gemacht? Körperlich, seelisch und mental. Oh. Es kam nur darauf an, zwei mit dem jeweiligen Problem korrespondierende energetisch sensible Punkte am Körper zu finden. Aha. Also Demo und Tinte. Ich denke mal, mal sehen, ob noch Quanten vorkommen heute, aber das, ich denke, dass wir heute öfters mal das Wort Energie und Frequenzen hören dürfen. Die Wirkung dieser Art von Berührung sind spektakulär. Bullet Point. Fehlstellungen in der Körperhaltung verschwinden sofort. Bullet Point. Emotionale Belastungen lösen sich auf. Bullet Point. Die Betroffenen sind erleichtert. Happy und voller Energie. Do the happy dance. Is everybody happy? Nein. Du könntest das David Hasselhoff-Lied singen. Ja, das habe ich gerade gemacht. Das werden die Kenner werden das erkannt haben. Wir haben das im Urlaub übersetzt. Ja. Ich habe Claudia das übersetzt, weil sie das natürlich nicht kannte. Ja, natürlich nicht. Ich hatte Kavi erklärt, warum ich im Gegensatz zu ihr nicht jedes Lied auswendig kenne, sondern meinen Gehirnplatz für andere Dinge verwende. Ja, ich habe ihr bewiesen, dass die Inhalte von Popsongs geistig minderwertig sind. Und ja. Einer Memorierung nicht würdig. Das denke ich. Am Beispiel des Liedes Is Everybody Happy von David Hasselhoff. Dr. Bartlett bemerkte bald, dass er diese Zwei-Punkt-Methode problemlos anderen weitervermitteln konnte. Jeder kann es lernen. Jeder. Niceness. Dies ist das erste Buch, das ihn Matrix Energetics. Man sollte das vielleicht wie so eine... Du sagst das schon ziemlich geil. Das macht so ein amerikanischer Film-Trailer-Sprecher. Nein, mach so wie gerade ich. Matrix Energetics. Oh Gott. In Aktion zeigt, wie es funktioniert und wie es wirkt. Hier wird das neue Denken praktisch umgesetzt für das Bücher wie Bleep, Intention und die neue Medizin des Bewusstseins den Weg bereiten. Matrix Energetics! Die neue Dimension energetischer Medizin. Diese Scheiße hat mal 15,95 € in Deutschland gekostet. Und tut es vielleicht immer noch. Ich hoffe, dass Johanna G., der wir hier nochmal sehr danken für die Einsendung jenes Produktes, das nicht von ihrem hart verdienten Geld hat bezahlen müssen. Johanna G. hat sich kein Lied gewünscht für ihre edle Spende. Dann nicht. Ich frage mich ja, was wir machen, wenn Einix, Unserix, Edlix, Spendix sich mal irgendein Scheißlied wünscht. Na, das ignorieren. Also. Wir haben einen gewissen Spielraum, in dem wir es uns gestattet auf egozentrische Hörigswünsche einzugehen. Aber wenn jetzt so etwas kommt wie Heinix oder wie heißt diese eine Omse? Helene Fischix? Genau. Ja. Da muss man leider sagen, das geht nicht. Gut. Wir sind ja hier nicht beim Müttergenesungswerk. Wir werden zwar oft damit verwechselt, ist aber nicht der Fall. Ja, also Dix Hörix wird es auch schon bemerkt haben, ich kränkle heute etwas. Das heißt, der ein oder andere Nieser wird aus meiner Nase hervorstürmen. Davon bitte ich euch nicht abhalten zu lassen. Wovon abhalten? Die Lesestunde zu genießen, was denn sonst? Ach so. So, ich fange an mit dem Vorwort von Dr. irgendjemand anders. Dr. William Tiller. Ist der auch Chiropraktiker? Steht da nicht, oder? Steht das da vielleicht? Also das Vorwort, das ist emeritierter Professor der Stanford University. Man könnte übrigens auch mal ein Buch über Chiropraxis machen. Könnte man. Ja, also ich blätter hier schon die Anleitung, wieder das Vorwort durch und das macht mir schon wieder riesige Freude, weil hier sind schon wieder... Oder ist eine Zielscheibe. Ja, hier sind geile Grafiken drin. Guck mal, auf der Zielscheibe sind Sprungfedern. Nicht schlecht. Also, fangen wir an. Dies ist ein bemerkenswertes, ja, fantastisches Buch mit transformativer Wirkung. Mit großem Vergnügen habe ich selbst seine Methode ausprobiert. Ohne etwas an Glaubwürdigkeit einzubüßen, könnte es auch einen Titel tragen wie Der Weg eines modernen Schamanen oder strukturelle Alchemie für menschliche Transformation. Ja, das stimmt. Das geht ohne... Strukturelle Alchemie für menschliche Transformation. Das geht ohne an Glaubwürdigkeit einzubüßen, denn das Glaubwürdigkeitslevel ist ungefähr bei null. Ja, diese Aussage ist also korrekt, aber auch meine Vermutung, dass der Autor, also der Chiropraxis Bartlett, das feste Ziel, um das eher eine Ziel hat, maximale Buzzword, esoterische Buzzword. Das hat der Richard Tiller geschrieben, oder wie auch immer der heißt, William Tiller. Ja, aber der hat wahrscheinlich dem gesagt, das Vorwort kommt nicht in mein verdammtes Buch, wenn du dann nicht, so wie ich in meinem Buch, eine maximal verdichtete Buzzword-Sud aus der Esoterik-Küche kochst. Ja. Dr. Richard Bartlett ist wahrhaftig ein Mann der Wunder. In Matrix Energetics. Oh, mach's bitte. Warte, immer wenn ich so mache, machst du das bitte... Mit deiner schönen Stimme. Nein, ich bin wieso kein nicht? Roboter. Aber ich kann das nicht. Mach's mal. Matrix Energetics hat ja ein entscheidendes Wirkprinzip der Natur erfasst und genutzt, dass wir alle Mitschöpfer unserer persönlichen Realität sind, ob wir sie nun bewusst wählen oder nicht. Das ist so der Tenor von all diesen Scheißbüchern. Ja, das und Ole. Wir schwingen im Puff nach Barcelona. Wir fahren im Puff nach Barcelona. Nein, wir schwingen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Es geht immer um Schwingen. Nein. Ole, wir schwingen im Puff nach Frequenz Barcelona. Quanten. Ja. Nach Quantelona. Quantenmus. Ja, so. Das Leben in den höheren, angesiedelten, subtileren Sphären unserer Wirklichkeit hat hart daran gearbeitet, dass Dr. Bartel lebt und so erstaunliche Fähigkeiten besitzt, und es hat ihn offenkundig mit einer Begabung höherer Art ausgestattet. Aha, sind das Aliens oder Geistwesen oder so? Ja, das ist doch immer hier die geistige Welt. Ja, hat ihn auserwählt. Ja, hat ihm was verchannelt. Es scheint, als sei es seine Aufgabe, gerade jetzt hier auf der Erde zu wirken, seine Begabung zu menschlicher Transformation einzusetzen und andere zu lehren, dass sie dazu ebenfalls imstande sind. Also fast jeder von denen, deren Bücher wir mal gelesen haben, hat ja so ein Vorwort- oder Nachwort-Jubelperser darin. Ja. Der also sagt, das ist was ganz Besonderes, dass dieser Mensch jetzt wirkt. Dieses Buch wird die Menschheit verändern, und komischerweise ist es noch keinem dieser Bücher wirklich gelungen. Ja. Wir haben ja auch schon festgestellt, die Leute, die Dienstleistungen anbieten, die proprietär sind, die sagen, das kann man nicht lernen. Und die Leute, die ihr Geld damit machen wollen, dass sie das irgendwelchen anderen Leuten beibringen, Anführungszeichen, was sie angeblich können, die sagen, das kann jeder lernen. So auch hier, ne? Das kann absolut jeder lernen. Schon vorne an dem Buch beschreibt Richard Bartlett anschaulich die Schwierigkeiten von Menschen, die einen Arzt nach dem anderen aufsuchen und ihre unklaren Gesundheitsprobleme schließlich mittels Selbstdiagnose aufgrund ihrer Symptome kurieren wollen. Bartlett meidet die gängige Denkweise, die Klienten als klar definierte Problemfälle behandelt, für die es klar definierte Lösungsansätze gibt. Und Achtung, was kommt jetzt für ein Buzzword? Ich würde mal sagen, ganzheitlich ist für mich... Nein, klar definierte Patienten, klar definierte Lösungen, unscharf, unklar... Quanten? Natürlich. Ah. Vielmehr benutzt er die Metapher der Quantenphysik. Wonach es ein virtuelles Meer möglicher Lösungen gibt. Ja. Darin haben sie die Freiheit, ihre Vorstellungskraft zu Rate zu ziehen und sich eine auszusuchen, die ihnen zusagt. Wir müssen unbedingt damit aufhören, diese Quantenscheiße. Auch erkennt er Folgendes. Selbst wenn eine Metapher tatsächlich anders wirkt als in der Metapher ausgedrückt, kann das visualisierte Konzept eine Handlung von einer völlig anderen Wirklichkeitsebene her viel wirkungsvoller antreiben, als sie sich vorstellen. Keine Ahnung, was ich da gerade gelesen habe. Und dadurch kann sich der physische Körper strukturell so verändern, dass er dann einwandfrei zu funktionieren scheint. Manchmal vielleicht zum ersten Mal. Was war das für ein Satz? Ja, das ist das Übliche. Nein, diesmal habe ich echt nicht verstanden, was der von mir will. Ja, das ist Konfabulation. Das ist einfach ein Aneinanderreihen mit einem Zufallsgenerator von diesen Sätzen. Und sobald da Quanten im Spiel sind, heißt das ja... Niemand weiß so genau, wie es funktioniert, aber es funktioniert, weil in der Quantenphysik ist es ja auch möglich, dass Sachen funktionieren, die wir mit unserem normalen Alltagsverstand nicht zu begreifen vermögen. Und deswegen geht das auch überall anders. Und, und es geht los. Ah, danke. Und deswegen auch kann man auch jeden Scheiß sich ausdenken, das ist dann ja irgendwie theoretisch möglich. Dass diese denkfaule, eskapistische Schwachsinnsmüllkacke steckt ja dahinter. Der Begriff Matrix Energetics stammt aus Büchern über energetisch orientierte Medizin, Energy Medicine, von James Oschmann, den seinerseits die Arbeit Alfred Pischingers inspirierte. Dieser ist Autor des Buches Matrix and Matrix Regulation, Basic for a Holistic Theory in Medicine. Achso, ich dachte sowas wie Lederhosenbügeln gleich gemacht. 1975. In Heidelberg erschienen. In der Arbeit... Moment. Ein englischsprachiges... Nein, das heißt das System der Grundregulation, Grundlagen für eine ganzheitsbiologische Theorie in der Medizin. Da hast du die Ganzheitlichkeit. Ja, das war eine Frage der Zeit, bis die Ganzheitlichkeit auftaucht. Sag mir nur. In der Arbeit beider umfasst der Begriff nur unsere normalen, auf elektrischer Ebene nachweisbaren Atome und Moleküle der materiellen Wirklichkeit. Ach, Moment, was? Nur elektrisch nachweisbar? Ja, nur unsere elektrisch nachweisbaren Moleküle der Wirklichkeit. Wie kann man denn, was gibt es noch für Nachweisarten von Molekülen? Penis. Traurig. Dr. Bartlett hingegen ist der Auffassung, dass wir im Wesentlichen aus Licht und Informationen bestünden und uns daher mit fokussierter Intention, mit ganz gezielt ausgerichteter Absicht umfangen können. Ich bin übrigens der Ansicht, dass wir hauptsächlich aus Schokolade und Kacke bestehen. Ich bin der Auffassung, dass Karthago zerstört werden muss. Ja, ich auch. Keterum Kenseo. Et Keterum Kenseo. So heißt das doch. Carthaginem esse de Länder. Ja, der Mann kann Latein. Ich nicht. Ich kann dafür 60er-Jahre-Pop-Songs mitsehen. Traurig. Matrix Energetics ist sozusagen ein Archetyp. Die Anwender der Methode halten einen bestimmten Bewusstseinszustand aufrecht und begeben sich mit ihrem Klientel in eine Art energetischen Rapport. Dadurch schaffen sie für die Klienten einen heiligen Raum. Ach so. Wenn ich so eine Pause mache, dann sind das immer Air Bunnies. Okay, heilig, da ist für mich Engel im Anmarsch. Nee, da kommen keine Engel. Aber heilig. Einen heiligen Raum, wie die Schamanen das nennen, damit diese die Freiheit haben, für ihren körperlichen Zustand ein anderes Ergebnis zu manifestieren. Matrix Energetics enthält viele neue wissenschaftliche Details, doch man braucht die zugrunde liegenden Fakten nicht zu kennen, solange man die gewünschte Veränderung klar visualisiert, der Glaube stark und die emotionale Kraft hinter der Absicht zielgerichtet und beständig ist. Weil mir daran gelegen ist, dass Sie als dummer Leser dieses wichtige Gebiet zukünftiger Wissenschaft verstehen, möchte ich mit einem Bild veranschaulichen, wie Matrix Energetics aus meiner Sicht funktioniert. So, aus meiner Sicht, ja. Das ist ja immerhin. So, da ist hier also ein Bild. Da sind 4 schwarze Punkte in einem Viereck angeordnet. Sind die aus echter Bourbon-Vanille? Ich glaube schon. Ah. Die sind jeweils mit Pfeilen, die zu beiden Seiten zeigen, verbunden. Und in der Mitte ist auch noch ein Kreis. So, in dem links oben in dem schwarzen Kreis steht unsichtbares Universum. Darunter in dem schwarzen Kreis steht Anwender. Rechts oben steht Klient und darunter steht Mittel. Und zwischen Klient und Anwender ist wieder dieser Zwischentext in der Mitte und da steht Zustand der elektromagnetischen Eichsymmetrie. ja. Wie nennt man das nochmal? Also das ist jetzt so Pseudo-Jargon, also so ne? Eichen und Symmetrie. Ja. Wie die Abbildung verdeutlicht, können wir uns vorstellen, dass jede menschliche Interaktion mit 5 eindeutig unterscheidbaren Komponenten abläuft. Ach, 5. Okay. Ja, das sind die 5, die hier in dem 4 in schwarz und 1 in weiß. 5 ist ja eine schöne Zahl. Die maßgeblichen Bestandteile sind der Zustand der elektromagnetischen Eichsymmetrie, in dem das Ereignis stattfindet, und das unsichtbare Universum. Quersumme von 23. 5. Zufall. Oh mein Gott. Meine eigenen Untersuchungen und die meiner... Achso, unter dem Bild steht übrigens, jeder von uns kann alle Lebensformen über die Emissionen beeinflussen, die unser Biofeld aussendet und über die Informationen, die es trägt, sei es mit unserem oder gegen unserem. Die sind doch alle überhaupt nicht eingeführt, diese Termine. Gibt es da so ein schönes Glossar? Biofeld, Emission? Schucke. Nope. Okay. Meine eigenen Untersuchungen und die meiner Kollegen in der Wissenschaft und Psychoenergetik. Ich möchte mich davon distanzieren, dass ich dessen Kollege bin. Haben ergeben, dass es noch eine zweite Ebene der materiellen Wirklichkeit gibt, die eng mit unserer normalen, teilchengebundenen Ebene der materiellen Wirklichkeit mit ihrer auf elektrischer Ebene nachweisbaren Atomen und Molekülen verbunden sein kann oder auch nicht. Die erste normale Wirklichkeitsebene ist die, derer wir uns in unserem Denken bewusst sind. Aha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein Gott. Die neue Wellenebene der materiellen Wirklichkeit mit ihrer magnetischen Information nehmen wir bisher nur unbewusst wahr. Sie wirkt mit Überlichtgeschwindigkeit im physischen Vakuumraum zwischen den Elementarteilchen, aus denen unsere Atome und Moleküle bestehen. Was mich einfach an der Stelle interessiert, wenn ihr dann so frei aus ihrem Rektum in den Orkus hinaus extemporieren. Pass auf, es wird noch Nein, woher glauben die das zu wissen? Also der muss doch seine Information irgendwo her haben. Der behauptet, er hätte irgendwelche Untersuchungen gemacht. Mich würde einfach mal interessieren, wo er das her hat. Ja, es wird noch besser. Er muss doch irgendwelche Experimente interpretiert haben, um darauf zu kommen, dass sich was die zweite Daseinsform als Magnetismus überlichtschnell zwischen unseren Atomen verbreitet. Das muss er doch irgendwo her haben. Eigenschaften unbelebter und belebter Materie lassen sich annäherungsweise mit der folgenden einfachen Gleichung beschreiben. 5000 x plus 7 gleich 35 Eisdünte. Q von T ist gleich Q von T. QE von T plus Alpha F von T mal QM von T. QT bezeichnet die Gesamtgröße der betrachteten stofflichen Eigenschaften. QE von T ist der Anteil der elektrisch nachweisbaren Atom- oder Molekülebene. QMT ist der Anteil der Information in Magnetwellenform und Alpha F ist der wirksame verbindende Koeffizient zwischen diesen beiden stofflichen Ebenen und T ist die Zeit. Okay. Also die Formel lautet, Gesamtgröße der betrachteten stofflichen Eigenschaften in Abhängigkeit von der Zeit ist gleich. In your face, Stephen Hawking. Anteil der elektrisch nachweisbaren Atommolekülebene in Abhängigkeit von der Zeit plus wirksamer verbindender Koeffizient zwischen den beiden stofflichen Ebenen mal Anteil der Information in Magnetwellenform in Abhängigkeit von der Zeit. Ja, nochmal in your face, Stephen Hawking, mit deiner lächerlichen TOE. Das hat der Dr. Bartleby. Nein, das ist der William Tiller oder so. Ach, immer noch. Ja, das ist immer noch das Vorwort. Oh Mann. Unsere Untersuchungen haben nun ergeben, dass unsere klassische Physik der Stoffe gilt, wenn Alpha F zu vernachlässigen ist, wie es in unserer Welt normalerweise der Fall ist. Dann geht der zweite Term der Gleichung im Grunde gegen Null und die Warum ist Alpha F zu vernachlässigen? Okay, der ist Wissenschaftler und du nicht. Ja, aber ich will das trotzdem aber wissen. Kein richtiger Wissenschaftler, so bist du. Ist egal. Der sagt das und dann stimmt das. Verstehe. Dann geht der zweite Term gegen Null und die menschliche Absicht kann die materielle Wirklichkeit nicht signifikant beeinflussen, weil hier nur unsere konventionellen Maxwell'schen Gleichungen des Elektromagnetismus gelten. Ach, Maxwell, dieser Trottel. Ist jedoch ein ausreichendes Bewusstseinsfeld Alpha F im Raum vorhanden, erhöht sich Alpha F und der Zustand der elektromagnetischen Eichsymmetrie des Raumes gewinnt an Einfluss, das heißt eine höhere, nicht auf thermodynamischen Vorgängen beruhende Energie pro Volumeneinheit. Das bedeutet, dass diese Energie auf ein System niedrigerer Eichsymmetrie in jeder Hinsicht nützlich einwirken kann. Klammer auf, eines mit Alpha F gleich Null. Bibbidi-bobbidi-bo. Das ist so gut. Ja, das... Das ist so gut. Das ist schon fast die Poesie des Grotesken. Ja, das nicht nur fast. Das ist dadaistische Esoterik-Poesie. Das bedeutet auch, dass die menschliche Absicht die physikalischen Gesetze dieses zweifachen Raumes stark beeinflussen kann. Unsere Untersuchungen weisen außerdem darauf hin, dass das menschliche Akupunkturmeridian- und Chakrasystem sich in diesem Zustand höherer elektromagnetischer Eichsymmetrie befindet, ja, sodass eine fokussierte, beharrliche menschliche Absicht, die durch dieses System gelenkt wird, innerhalb wie außerhalb des Körpers, eine erstaunliche Transformation wirken kann. An dieser Stelle eine kurze Verbrauchinformation an Dix Hörig. Die von euch, die nicht elektromagnetisch eichsymmetrisch sind, sollten jetzt, und ich meine jetzt, die Anhörung einstellen. Ja. Für Schäden an Gehirnmatrizen und überlichtschnellen Hyperraum-Magnetwellen, Transportquanten, Ionen, Strahlmyonen nehmen wir über sowas von keine Haftung. So ist das. Auch das. Der Ausdruck fokussierte Absicht oder die Absicht fokussieren wird in diesem Buch häufig benutzt und meint, die Ausrichtung unserer Willenskraft, das Verfolgen einer Intention, die Konzentration auf ein bestimmtes Anliegen, auf einen konkreten Wunsch nach Veränderung, Anmerkung des Verlags. Der nächste Teil des Gesamtbildes, den wir uns anschauen müssen, um zu verstehen, wie Matrix Energetics ist meine Arbeitshypothese zu dem, was einen ganzen Menschen ausmacht. Sie ist in meiner zweiten Abbildung dargestellt und man muss sie sich als kugelartiges Konstrukt mit drei Bereichen vorstellen. Wieso schreibt eigentlich dieser Schwafelfred in dem schönen Buch vom Bartel eigentlich so viel Zeug und macht da auch Abbildungen rein? Weiß ich nicht, aber es erfreut mich. Der Bereich ganz außen besteht aus dem zweischichtigen physischen Körper, in den wir schlüpfen, wenn wir in die Erfahrung dieser Raumzeitrealität geboren werden und den wir ablegen, wenn wir sterben und diesen Erfahrungsbereich verlassen. Das bezeichne ich als unser Persönlichkeitsselbst, dessen Außenschicht teilchengebunden ist und auf elektrischer Ebene nachweisbar aus Atomen und Molekülen und dessen Innenschicht aus unseren magnetischen Informationswellen. Tja, und manche Wespen sind in die Außenschicht von Teilchen gebunden. Das stimmt. Der mittlere Bereich ist unser Seelenselbst, das sich zusammensetzt aus dem Stoff der emotionalen, der mentalen und der inneren geistigen Sphäre, die das größere Selbst ausmachen, das sich hier entwickelt. Die Substanz, aus der Alpha F in der Gleichung besteht, kommt nach derzeitiger Ansicht aus der emotionalen Sphäre. Was ist eigentlich aus der Suchmaschine Wolfram Alpha geworden? Weiß ich nicht. Der Kernbereich dieser Konstruktion... Würde man exzentrisch, als exzentrisch gelten, wenn man das inzwischen ja sogar im Duden vorkommende Verbum googeln durch, also um sozusagen einer gewissen Vielfalt das Wort zu reden, durch Wolfgang alpharisieren. Ich dachte Wolfram. Ja. Du hast Wolfgang. Ich würde mal gucken, ob du aufpasst. Ja, ist klar. Würde man das, wenn man sagt, Wolfram alpharisiere das mal? Würde das verstanden? Das würde blöd klingen. Du musst das mit Alpha irgendwie anders umformen zu einem Verb. Wolfram alphiere das mal. Ja, das ist besser. Was ist mit Alter Vistieren? Ja. Früher gab es auch Fireball. Ah. Der Kernbereich dieser Konstruktion wird als höheres Selbst bezeichnet, als göttliches Selbst oder Quellenselbst. So, darunter steht meine Metapher für den ganzen Menschen. Dann ist also hier. Was ist mit Neckermann? Auch das. In der Mitte. Das Distanzieren von dem Schleichwerbungsverdacht. In der Mitte steht hohes Geist selbst in so einem Blob. Da draußen, außenrum ist dann mit einigem Abstand dieser mittlere Bereich, das Seelenselbst, bestehend aus niederes Geist selbst, mentale Sphäre und emotionale Sphäre. Hatten wir das nicht schon mal beim Steiner? Nee, das war was anderes. Pflanze, das klang sehr ähnlich. Pflanze, genau. Tier und. Penis? Und dann mit Sprungfedern verbunden ist also der Bereich ganz außen. Der besteht aus materieller Schicht mit subtilen Informationsquellen und grobe teilchengebundene Materie. Sprich mal bitte das L mit bei Teilchen. Teilchen. Genau. Wieso? Ich spreche das genauso, wie ich das will. Nein, du sprichst das so, als wäre das der Akkusativ von Plural von Teilchen. Das ist nicht in Ordnung. Teilchen. Ja, das ist eben mein Dialekt. Bist du fertig oder was? Nein, noch nicht. Was ist das für ein Dialekt? Ich kann kein Deutsch-Dialekt. Ich glaube, der, ja. Ah, der ist schön. Wie die äußerste Schicht des Persönlichkeitsselbst zumindest aus den vier anerkannten Grundkräften besteht, Schwerkraft, Elektromagnetismus, starke Wechselwirkung mit großer Reichweite und schwache Wechselwirkung mit kurzer Reichweite, so enthält jede der anderen Schichten wahrscheinlich ebenso viele spezifisch unterschiedliche Energien, die wir noch nicht entdeckt haben. Deshalb spielen beim gesetzmäßigen Funktionieren lebender Systeme viele, viele verschiedene Energien zusammen. Pleistozän. Jede dieser verschiedenen Energiearten kann man als einen einzelnen Term in einer großen mathematischen Matrixdarstellung eines solchen lebenden Systems betrachten. Zum Glück kann man das aber auch lassen. Matrix Energetics. Ja. Ist als Name eine nützliche Metapher für ein solches System. Alles, was Sie sich vorstellen können, lässt sich letztlich in einem 10-dimensionalen Simulator erschaffen, der schematisch in der Abbildung auf Seite 13 dargestellt ist. Ich sag mal, Leute, die in Metaphern reden, können wir den Schrittschampo nennen. So ist es. Darstellung unseres Bezugsrahmens mit dem zweifachen Raum in der Mitte. Conjugate Physical, der mit dem teilchengebundenen Aspekt der stofflichen Sphäre verbundene Raum der magnetischen Informationsquelle. Wir sind immer noch beim Vorwort. Jo. Wenn man diesen zweifachen Raum als vierdimensional betrachtet, dann beschreibt die ganze Grafik einen siebendimensionalen Raum. Falls wir doch stattdessen den zweifachen Raum als einzelnen Teil des allgemeinen achtdimensionalen Raums betrachten, dann ist unser hier abgebildeter Bezugsrahmen elfdimensional. Geil. Oh Mann. Also sieht die Grafik mehrdimensional aus? Nein. Ein gestreiftes Männchen im Quadrat. Ja. Also da ist in einem auf die Spitze gestellten Quadrat ein Mann mit den Meridianlinien auf dem Körper, der so eine Was willst du eigentlich Geste macht. Da steht stoffliche Sphäre. So dahinter ist ein dunkelgraues Viereck. Das ist die mit der stofflichen Sphäre verbundene Sphäre. Ja, jedenfalls hat der Vorwortschreiber alles aus Microsoft Paint rausgeholt, was drinsteckt. Ja. Dann außenrum ist die emotionale Sphäre, da außenrum in der Viereck die mentale Sphäre und ganz außenrum die spirituelle Sphäre. Ist das eigentlich eine Bezeichnung, die irgendwelche Grafikdesigner dem Programm gegeben haben, wegen der ersten Silbe, Pain? Ich glaube schon. Also ich möchte jetzt einfach nochmal diesen großartigen Text vorlesen. Nicht nochmal, das einmal reicht. Echt, aber das mit den vielen Dimensionen, das hat mich so gefreut. Ja, wir haben ja noch zu tun. Die menschliche Intention oder Absicht entsteht, so glaubt man, in der Sphäre der geistigen, Klammer auf die 11 Dimensionen und darüber hinaus, Klammer zu, und auf der mentalen Ebene dieses Simulators als charakteristisches Informationsmuster. Gerade eben war es doch noch 10-dimensional. Random. Dieses Informationsmuster wird dann vom mentalen Netzwerk verbreitet, um in der Sphäre der Emotionen die Merkmale zu aktivieren, die Alpha F in der Gleichung erhöhen und in der Sphäre der magnetischen Welleninformation ein entsprechendes Informationsmuster aufprägen, der zur stofflichen Sphäre gehörige Raum in der Abbildung. Alles verstanden. Dies wiederum gleicht die Merkmale von Alpha F in der Gleichung so an, dass sie mit der ursprünglichen Intention übereinstimmen. So erschafft der Simulator in der Idealvorstellung alles, was man beabsichtigt, aus der geistigen Sphäre in die Raumzeit, stoffliche Sphäre in der Abbildung. Ach so. Noch einmal zurück zur Abbildung 1. Alle 5 Anteile magnetischer Informationswellen sind Vektoren, sodass im Endergebnis der Gleichung die Information jedes Vektors mit der Information der anderen Vektoren paarweise verschränkt ist. Was hat denn das mit Skalarwaffen zu tun? Skalarwaffeln? Lecker. Axel Stoll, Skalarwaffeln. Wellen. Waffen. Paarweise verschränkt ist. Das Maß beispielsweise, in dem sich der Anwender auf den Klienten einstimmt, kann den Wert dieses Anwender-Klient-Terms von 0 bis zu einem maximalen Plus- oder einem minimalen Minuswert verändern, indem der Anwender nur sein Eingestimmtsein auf sein Gegenüber variiert. Um die Dinge weiter zu verkomplizieren, muss man natürlich die Einstellung, Klammer auf Einstimmung, Klammer zu, der drei Teile, Klammer auf Selbste, Klammer zu, der ganzen Person zueinander berücksichtigen, die in Abbildung 2 auf Seite 11 dargestellt ist. Fazit ist jedoch, was in Dr. Bartlets Arbeit wie Zauberei aussieht, ist in Wirklichkeit eine rationale Manipulation von Energien und Informationen nach Gesetzmäßigkeiten, die auf einem theoretischen Konstrukt der Wirklichkeit basieren, das weit außerhalb der Schublade unseres derzeitigen Paradigmas liegt. Mhm. Selbst ohne solch ein theoretisches Modell ist Dr. Bartlett ein so hochqualifizierter Kanal für das Unsichtbare, dass sich seinen Weg in diese Welt bahnt, dass er mit seinem Klientel die notwendigen Energiefelder in den verschiedenen Dimensionen unserer gesamten Wirklichkeit erschafft und Harmonie und Gleichgewicht der Klienten wiederhergestellt hat. Daher auch das Wort Kanal hier. Das stimmt. Aber was er und seine Klienten tun, das können letztendlich auch andere. Bumskanaille, haben wir früher gesagt. Mhm. Als Spezies bewegen wir uns derzeit in unserem Denken weg vom Raum-Zeitbewusstsein und hin zu einer Sphäre von Frequenzbewusstsein. Da ist es. Frequenz. Ich kenne nur diese ledergesichtige Bumsmusikkanaille, die auf der ersten Seite von der Bild-Zeitung wohnt. Ja. In dieser Sphäre begrenzen Entfernung und Zeit unsere Wahrnehmung nicht mehr. Im Matrix Energetics-Prozess können Sie diese Sphäre bereits in Aktion sehen. Daher empfehle ich dieses Buch allen Interessierten als äußerst spannende und wichtige Lektüre. Oder Leuten, die auf der Reise sind und kein Klopapier haben. Dr. William Tiller, emeritierter Professor der Stanford University. Oh Mann. Ja, die werden alle irgendwann verrückt. Du auch. Was war der denn eigentlich Professor? Weiß man nicht. Das müssen wir gleich mal gucken. Der war bestimmt, ist bestimmt erfunden. Ja. Ja, das gefällt mir sehr gut. Das ist ein absolut nichtssagendes und vor Verrücktheit strotzendes Intro. Oder wir sind einfach zu dumm. Ja, vielleicht auch das. Aber diese Gleichung, ich meine, ich kann auch eine Gleichung erfinden, die sagt, x von t ist gleich x von 0 plus Alpha R mal B Integral von... Integral zwischen den Grenzen 3 und unendlich. Genau. Und dann sage ich, das eine steht für einen Koeffizienten, den ich jetzt einfach mal festlege und den man mit seiner Willenskraft erhöhen kann. Plus C. Ja. Und C steht für das, was der Weihnachtsmann einem eh schon schenken wollte. Oder Vitamin C, gesunde Vitamine und Naschen. Genau. Und der Rest ist quasi das, was man mit seinem Willen beeinflussen kann. Ja, und der Y-Achsenabschnitt ist quasi das, was der Weihnachtsmann einem eh mitgebracht hat. Y. Hätte. So ist es. Einleitung. Du musst schon auch hier dich ein bisschen in die Nähe dieses von der Gerät begeben. Der Gerät? So, ich lege mal hier meine Packung da so ein bisschen hin. So müsste es gehen. Einleitung. Die Wissenschaft der jeweiligen Zeit hat jede Generation unserer menschlichen Gesellschaft inspiriert. Prinzipien oder Paradigmen, die vielleicht nicht jeder voll und ganz versteht, von denen wir aber intuitiv wissen, dass sie wahr sind, formen unser Denken und prägen damit auch die Art, wie wir die Welt erleben und das, was wir in Betracht ziehen, zu tun. Zu seiner Zeit hätte die Annahme, dass die Sonne und nicht die Erde im Mittelpunkt des Universums sei. Ah, Galileo Gambit. Ja, das gute alte, ich bin unverstanden, so wie Einstein und Galileo. Aber ihr werdet sehen, meine Zeit wird noch kommen. Ihr könnt mich nicht zum Tod schweigen. Irgendwann werden die Leute die Wahrheit wissen wollen, etc. pp. Drunter tun wir es nicht. Also hätten Galileo fast den Kopf gekostet. Oh. Unter diesen Umständen hat ihn das zum Schweigen gebracht und für den Rest seines Lebens untertauchen lassen. Ich mache das nicht. Ich hingegen bin Wolfgang Mayer. So. Entschuldigung. Dennoch veränderten seine Entdeckungen unser aller Denkweise über die Welt und unsere Beziehung zu ihr. Solche Entdeckungen verändern uns, ob wir nun von Wissenschaft etwas verstehen oder nicht. In vielen Fällen können diese Veränderungen recht dramatisch sein. Mann, dieses Gebölke. Die wissenschaftlichen Modellvorstellungen und Signale, die uns heute beeinflussen, sind nicht weniger revolutionär als diejenigen zu Galileis Zeiten. Ja, vielleicht sind sie sogar noch revolutionärer. Mann, oh Mann. Seit wann kann man revolutionär eigentlich steigern? Weiß ich nicht. Ich habe das Buch aber auch nicht geschrieben. Wieso hast du die heiße Zitrone in meinen Schreibtisch gestellt? Weil die hier nichts zu suchen hat. Doch, die muss in die Küche. Ja. Doch. Was sage ich mit heißer Zitrone auf meinem Schreibtisch? Dann schreibe ich mit dem ganzen anderen Müll, der auf deinem Schreibtisch vor sich hin kompostiert soll. Irgendwann schreibe ich auch solche Bücher, weil du mich wahnsinnig gemacht hast. Revolutionärer, weil sie die Art verändern, wie wir die materielle Welt betrachten und mit ihr umgehen. Kernstück der Physik von heute sind Ideen. Oh, Telefon. Wie immer für dich. So, das war nämlich mal an Claudias betrunkener Bruder. Der immer anruft, wenn er betrunken ist. Das stimmt nicht. Das waren meine betrunkenen Geschwister. Ah. Die aber auch anrufen, wenn sie nicht betrunken sind. Selten. Sollten die das hier je hören? Ihr wisst, wer gemeint ist. So. Jetzt muss ich leider den Wasserkocher lärmen lassen. Ah, was ist das nur für eine schöne Folge? Ja. Die meisten von uns verstehen zwar nicht genug von höherer Mathematik, um diese Ideen erklären zu können, wie das ein Physiker kann, doch das schmälert die Wirkung der Wissenschaft auf unser kreatives Bewusstsein nicht. Die Schlüsselkonzepte der Quantenphysik lehren uns, dass wir alle eins seien mit unserem Universum und dass wir untrennbar durch eine mysteriöse Energie verbunden seien, die als Nullpunkt-Energiefeld bezeichnet wird. Vor allem mysteriös gefällt mir sehr gut. Ja. Es gefällt mir sehr gut, dass der so eine Art Spott über die Quantenphysik einbaut, die er nicht mal im Ansatz verstanden hat, aber sich dann letztlich darauf beruht, um seinen ganzen Gaga-Dummkack zu rechtfertigen. Die Schlüsselkonzepte der Quanten... Also, was sein? Die Nullpunkt-Energie ist das Meer virtueller Teilchen, das jedem Punkt im Universum zugrunde liegt. Dieser Krach. Ja, du machst hier die ganze Zeit Krach. Falls wir diese Teilchen bis annähernd auf den absoluten Nullpunkt abkühlen könnten, dann dürfte da, so postuliert es die Newtonsche Physik, keine Energie sein. Doch sehr zum Erstaunen der Wissenschaftler ist an diesem Nullpunkt immer noch eine immense Energiemenge vorhanden. Ja, einige Forscher bezeichnen diese Energie tatsächlich als den Geist Gottes. Das klingt für mich ganz ähnlich wie die mystische Macht aus George Lucas' Krieg der Sterne. Ja, dumm Scheiße, du laberst, mein Freund. Der renommierte Physiker John Wheeler bezeichnete diese Energie als Bedeutungssoftware, die wer weiß wo lokalisiert ist. Zitat. Solche Ideen und Entdeckungen haben unsere Vorstellungen davon, wer wir Menschen sind und unsere Bedeutung im großen Plan der Dinge grundlegend geändert. Ja, das erste Star Wars Zitat ist schon erfolgt. Das macht doch Mut. So ist es. Die Quantenphysik ist eigentlich kein Thema, mit dem ich mich intensiv befassen wollte. Doch das Leben hat seine eigene Art, unseren Weg umzulenken und alle unsere liebgewonnenen Annahmen auf den Kopf zu stellen. Während meines ersten Ausbildungssemesters in Betrügen, Chiropraktik, Schlaganfälle auslösen, brachte meine Frau ein Schnitzel, unseren Sohn zur Welt, der in den darauffolgenden Jahren viele gesundheitliche Herausforderungen zu bestehen hatte. Unter anderem wurde er auf dem Schulhof von den anderen richtigen Kindern verkloppt. Dadurch wurde er mein Lehrer und meine Muse. Oh Gott. Auf meiner Suche nach etwas irgendetwas, was ihn heilen konnte. Ja, wahrscheinlich haben die ihn einfach nur mit Grünkern, Bratlingen und Licht ernährt und sich gewundert, warum der gute Junge Rachitis hat. So ist es. Aber von Licht kriegt man keine. Er kam mit einer massiven Immunschwäche auf die Welt. In seinen ersten 3 Lebensjahren, ja, hätten wir vielleicht während der Schwangerschaft nicht den guten Dujardin gefrönt. Oder, was weiß ich, so ein bisschen zu viel Chiropraktik gemacht, dass die Durchblutung im Uterus eine kleine Verschnaufpause eingelegt hat. Jo. Jedenfalls, er kam mit einer massiven Immunschwäche auf die Welt. In seinen ersten 3 Lebensjahren litt er an chronischer Bronchitis und bekam alle 6 Wochen eine Lungenentzündung. Ein schöner Erfolg. So, aha. Was kommt jetzt? Als die konventionelle Medizin und die alternativen Heilmethoden mit ihrem Latein am Ende waren, müsste es bei den alternativen Methoden nicht mit ihrem Sanskrit am Ende waren? Ja, das ist cool. Beschloss ich, mich selbst der Herausforderung zu stellen. Ja. Okay, jetzt nehme ich es einfach selber in die Hand. Ja, ihr verdammten Loser, ihr kriegt es einfach nicht hin. Zum Glück gibt's noch mich. Ich bin besser als Galileo und alle Ärzte der Welt zusammen. Weil ich erkannte, dass ich die Antworten nicht in meiner medizinischen Ausbildung finden würde, machte ich mich auf den Weg, das zu lernen, was medizinische Einrichtungen nicht lehren. Quantenphysik. Dafür quartierte ich mich praktisch in der Hochschulbibliothek ein und verschlang alles, was ich finden konnte, über unkonventionelle Heilmethoden, die manche als verschroben bezeichnen würden. In der ersten Woche setzte ich meinen Sohn in eine Badewanne mit Rübenkraut und zwang einen Gnom mit einem Bein 5-mal gegen den Uhrzeigersinn mit einem Holzlöffel, den ich mir aus dem einen Bein des Gnoms geklöppelt hatte, umzurühren. Nachdem das nicht half, zwang ich meinen Sohn, 4 Hektoliter grüne Götterspeise zu essen und nach jedem Schluck zu sagen, Heureka, ich habe es gefunden. In der dritten Woche reisten wir nach Nepal und tanzten nackt um einen Gebetsbaum. Auch das hilft nicht, half uns nicht weiter. Bei dieser Suche nach Antworten machte ich es mir zur Gewohnheit, ungewöhnliche Fragen zu stellen und dann den Informationen zu folgen, die mir begegneten. Im dritten Lebensjahr meines Sohnes lernte ich etwas, was ihn schlagartig heilte. Ich gab ihm ein Antibiotikum. Das Buch ist jetzt zu Ende. Oh, Entschuldigung, es geht noch weiter. Dieses Ereignis führte meine seltsame und wunderbare Reise sozusagen in mystische und zauberhafte Gefilde. Eines Abends klingelte mein Telefon. Ein Einhorn war dran. Es sagte, hast du unsere Lungenentzündung gesehen? Die ist uns schon wieder ausgebüxt. Ja, mein Sohn hat sie. Ich habe ihn Proktologe genannt. Ihr könnt sie wieder haben. Ach nein, Entschuldigung, ich bin in der Zeile verrutscht. In zauberhafte Gefilde. Eine Art Hogwarts-Schule für Heilung. Ach so, der war in der Viadrina in Frankfurt. Ach, Curio. Nice one. Ich beschritt diesen wenig begangenen Weg und habe nie mehr zurückgeblickt. Während meiner Ausbildung zum Naturheilkundler 1996 veränderte ein weiteres Ereignis meinen Lebensweg radikal. Das Feuer wurde erfunden. Und darüber werden Sie im ersten Kapitel lesen, deshalb werde ich in dieser Einleitung die Pointe nicht vorwegnehmen. Seit dieser Begebenheit ist mein Leben nicht mehr, wie es einmal war. Und Ihnen wird es, darauf wette ich, nach dem Lesen dieses Buches ebenso gehen. Ja, mein Leben ist jetzt schon kürzer, als es war, bevor ich das Buch angefangen habe zu lesen. Und mir ist auch übler, als ich angefangen habe, als das Buch zu lesen. Verständlich. In mir fanden Veränderungen so radikalen Ausmaßes statt, dass ich noch Jahre später unter den Folgen und Auswirkungen taumele. Als ich zu unterrichten begann, musste ich eine verständliche Sprache finden, in der Matrix Energetics leicht lehrbar ist. Die verblüffende Welt der Quantenphysik enthielt, wie sich herausstellte, die Schlüssel zu dieser Sprache. Als ich die Prinzipien der Quantenwissenschaften anzuwenden begann, fügte sich alles von selbst. Ich griff die Idee auf, dass wir an der Basis unserer materiellen Wirklichkeit aus hochenergetischen Photonen bestehen, bekannten Materieteilchen. Die Photonen? Ja, wie groß ist denn so ein Photon? Einen Quadratzentimeter. Ja, aber im Quadrat. Ja. Deswegen der Quadrat. Ja, sag ich ja. Also, wir bestehen aus hochenergetischen Photonen. Demnach sind wir in unserer Essenz nur Muster aus Licht und Information. Wenn Sie diese Vorstellung ganz erfassen, erschließt sich Ihnen die Fähigkeit, mit dem Nullpunkt-Energiefeld in Wechselwirkung zu treten und dessen Macht anzuzapfen. Oh, halt die Fresse, Bartlett. Weniger Drogen nehmen du solltest. Oh Mann. Da ist wohl bei der Chiropraxis Grundausbildung dem Ausbilder sein Renkgerät ausgerutscht. Oder wie das da heißt. Ja. So. Ich glaube, wenn Sie beginnen, alles so zu sehen wie ich, sind wir schon einen guten Schritt weiter. Kann das jeden Aspekt Ihres Lebens zutiefst verwandeln? Sie sind dann von keinem Teil des Lebens getrennt, sondern mit diesem einen unteilbaren Geist, in Englisch Spirit, verbunden. Ich meine damit natürlich Holundergeist. Ich bin weder Mathematiker noch Physiker, ja, das merkt man, doch die Erkenntnisse der Quantenphysik haben mich zutiefst beeinflusst. Mein Wissen um diese Prinzipien lässt sich hier als poetisch und imaginativ, denn als wissenschaftlich bezeichnen. Etwas, was ich unterschreiben würde. Ja. Im Übrigen kann sich auch jeder dahergekommene, wie sagt man, hergelaufene Schwurbeland als Poet bezeichnen. Das ist leider keine geschützte Bezeichnung. Ja, ich bin Poet. Wie die Menschen in der Zeit nach Galileo Galilei, die ihre Sicht der Beziehung der Himmelskörper zueinander ändern mussten, so habe ich und die Menschen in meinem Umfeld, auch meine Schüler, Veränderungen vollzogen, die von den Quantenprinzipien nachhaltig beeinflusst sind. Mittlerweile habe ich Tausenden aus allen Gesellschaftsschichten Matrix Energetics vermittelt. Und es funktioniert nicht. Diesem Vorgehen zugrunde liegenden Ideen setzen die uns alle edelwohnende Kraft frei, Methan, unser Leben auf jede nur unvorstellbare Art zu transformieren. So, als wäre es Gleichstrom. Nun stelle ich diese Ideen auch den Lesern dieses Buches zur Verfügung. Das Gedankengut und die Vorgehensweisen, die ich vorstelle, sind nicht nur für, in Anführungszeichen, Heiler bestimmt. Sie richten sich an alle Menschen. Auch an Sie da draußen. Da draußen, liebe Xyrix. Da draußen. An alle Menschen, die ihr Leben, ihre Erfahrungswelt auf einzigartige und kraftvolle Weise verwandeln wollen. Matrix Energetics stellt ein ganz neues Paradigma dar. Dessen Prinzipien können buchstäblich die ganze Art verwandeln, wie sie ihre Welt sehen und erleben. Aber glauben Sie mir nicht einfach. Okay, das Buch, ich schmeiß das Buch jetzt weg. Der Mann hat gesagt, das ist der erste vernünftige Satz, den der Mann hier gesagt hat. Das stimmt. Achso, es geht noch weiter. Warte. Lesen Sie, was eine meiner kriminellen Kursteilnehmerinnen auch nach nur einem Wochenendseminar für sich erreichen konnte und entscheiden Sie dann selbst. Ich las in dem Magazin Science News etwas über die Herstellung eines Bose-Einstein-Kondensats. Das hat mich immer schon interessiert, also habe ich mir im Bose-Einstein-Kondensatladen gleich eine Packung davon gekauft. Ich massierte es in meine Haare ein und die Effekte waren wirklich fantastisch. Ich konnte mit dem Bose-Einstein-Kondensat Frikadellen braten wie noch nie zuvor. Oh, Moment. Ich bin in der Zeile verrutscht. Dabei wurde gefrorenes Gas mit Lasern beschossen, wobei gleichzeitig gleich viele heiße und kalte Teilchen entstanden. Ich habe sie genau gezählt. Es waren 13. Dann kam mir eine Idee. Ich hatte schon seit einiger Zeit ein tastbares Uterusfibrom. Deshalb wandte ich nun eine der Techniken aus Matrix Energetics an. Und ballerte mit einem Laser in meine Gebärmutter, mit der Zweifunkmethode. Die ich vorher tiefgefroren hatte. Dabei überlegte ich, was wäre, wenn der Laser ausrutscht und mich in zwei Stücke schneidet. Dann würde ich blöd aussehen, so wie der Typ bei James Bond, der auf diesem Stuhl festgeschnallt ist. Was wäre, wenn die Geschwulst ein Kondensat wäre und Laser die Zusammensetzung ihrer Teilchen verdunsten lassen würde, so dass sie gleichzeitig heiß und kalt wären? Was für eine gute Idee. An diesem Abend tastete ich die Geschwulst und sie war nur noch halb so groß wie vorher. Zwei Tage später war sie verschwunden. Zufall? Ich war ja grundsätzlich schon überzeugt davon, dass diese Matrix Energetics-Geschichte etwas Großartiges ist. Aber jetzt glaube ich auch, dass es bei mir funktioniert. Zu sehen, dass es bei anderen funktioniert, ist ja nur ein Aspekt der Überzeugtheit. Dass ich selbst nun als Testperson damit Erfolg hatte, das ist einfach Phänometete. Was für eine enorme Veränderung in meinem Leben. Ihnen alles Gute und nochmal vielen Dank. Kathleen Martin aus Santa Barbara. Verstehe. So, jetzt musst du was aussuchen, was du lesen willst. Wir haben jetzt die Einleitung gelesen und ich bin schon extrem bedient. Wie lang ging denn der erste Teil, den wir jetzt gerade aufgenommen haben? Hast du geguckt? Weiß nicht, wo. 2, 3, 24. Okay. Ja, hier ist kein Inhaltsverzeichnis drin. Ja, dann... Doch, ist es. Ist es so. Wie Matrix Energetics entdeckt wurde, konventionelle Medizin denken in Problemen. Matrix Energetics sich Lösungen vorstellen, nicht Probleme. Eine neue wissenschaftliche Sicht der Realität, lernen in Lösungen zu denken. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich im Wasser sitze. Ja, verständlich. Das ist Teil 1. Gut, ich suche mir aus Teil 1 jetzt natürlich das Kapitel Eine neue wissenschaftliche Sicht der Realität aus. Ja. Du kannst ja dann in Teil 2 dir was aussuchen. Ja. Der ist auch ein bisschen noch verrückter, glaube ich. Ja. Also ich habe natürlich nicht verstanden, worum es geht. So ganz. Mhm. Also außer irgendwas Quantenschwurbelanden, bla bla. Ich habe zwar keine Ahnung, wovon ich hier rede, sondern schwadroniere nur, gebe das auch frei zu. Aber sie müssen mir trotzdem 16 Euro geben. Ja. So, aber jetzt warte ich damit erstmal, bis du hier dein Crepe oder wie? Pfannkuchen. Wie sieht das hier aus? Ja, letzte. Ach gut, dann ziehe ich mit dem Aufnahmegerät schon mal nach drüben um. Tun Sie das. Und singe dabei, Oli, wir schwingen im Puff nach Quantelona. Und mache jetzt das Aufnahmegerät hier auf dem Aufnahmegerät Standbein fest. Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Ole, wir schwingen den Puff nach Quantelona. Dam, da, dam. So. Steht wie eine Einser. So. Ja, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, ohne die ganze Zeit mit Volksmusik und bizarren Geräuschen belästigt zu werden, zu lesen. Aber da wird der Mann vermutlich bald Abhilfe schaffen. Was denn? Ich sagte gerade, dass ich es irgendwie merkwürdig finde, hier so geräuschlos zu lesen. Ja, das ist doch auch mal ein schönes Experiment. Man muss ja auch mal Abwechslung schaffen. Ja. So. Eine neue wissenschaftliche Sicht der Realität. Ja, was? Ja. Hatten wir das nicht schon? Ja, Hintergrund. Sie brauchen nicht Einstein zu sein, um die Realität anders zu sehen. Ach, ein Glück. Genauso wenig möchte ich, dass eine Leserin oder ein Leser dieses... Das ist geil. Genauso wenig möchte ich. Das heißt, er möchte nicht, dass ihr, verehrte Xyrix, Einstein seid. Das ist doch schon mal eine gute, erleichternde Message. Denn das müsst ihr dann ja auch nicht machen. Genauso wenig möchte ich, dass eine Leserin oder ein Leser dieses Buches glaubt, er oder sie müsse mich kopieren, um das, was ich vermittle, auf die richtige Art zu tun. Ja, wenn ich mir Bilder von dem anschaue, dann denke ich, niemand auf der Welt möchte den kopieren, denn der sieht nicht sehr kopierenswert aus. Eher wie so eine Art Supertrottel. Und ich meine Supertrottel. Ich möchte nicht, dass jemand denkt, Richard hat gesagt das, deshalb muss es stimmen. Behalten Sie im Gedächtnis, dass Richard keine Ahnung hat. Auch dieses ist einer der guten Sätze in diesem Buch. Nur weil jemand etwas tun und zuverlässig wiederholen kann, bedeutet es nicht, dass er es versteht. Ich kann jeden Tag in mein Auto steigen und zur Arbeit fahren, aber tatsächlich habe ich keine Ahnung, wie der Kolbenmechanismus oder irgendwelche anderen technischen Teile genau funktionieren. Und doch fahre ich recht kompetent und ohne viel darüber nachzudenken. Hey, lass uns was Triviales äußern. Okay, Bananen schmecken nicht. Das ist falsch. In Zubereitungsformen. Ja, zum Beispiel, wenn man Kacke drauf schmiert. Ich mag keine verarbeiteten Bananen. Das ist ein schwerer Fehler von dir. Außer Bananenchips immer auf Mauritius, die waren lecker. Oh, damit haben wir auch kundgetan, preisgegeben, wo wir waren im Urlaub. Haben wir das? Ich habe gerade gesagt Mauritius. Vielleicht stimmt das ja nicht. Stimmt. Vielleicht waren wir auch in Buxtehude. Weiß man's? Meine Güte. Wenn man die Quantenphysik zu Rate zieht, dann könnten wir auch in Buxtehude und auf Mauritius gleichzeitig gewesen sein. Ja, waren wir ja auch. Ja. Aber nur als unsere elektromagnetischen Schwingungen, die zwischen den Teilchen in Überlichtgeschwindigkeit hin und her Rasen. Das ist übrigens mal jetzt ein lange überfälliger Kommentar. Nur weil Quantenphysiker all diese netten mathematischen Gleichungen über virtuelle Teilchen und Wellenmechanik ausgetüftelt haben, garantiert das nicht, dass sie wirklich verstehen, wie unser geheimnisvolles Universum in seinem Inneren funktioniert. Jedenfalls mehr als du, du Sackgesicht. Glauben Sie deshalb bitte nicht einen Moment lang, Sie müssten die Prinzipien all dessen, was ich Ihnen auf diesen Seiten mitteile, vollständig verstehen. In Wirklichkeit denke ich mir vieles davon aus, genau wie die Physiker. Dürrenmatt? Ja, hast du den Satz gerade gehört? Nein, hast du nicht. Ja, Dürrenmatt. In Wirklichkeit denke ich mir vieles davon aus, genau wie die Physiker. Ach so, ich dachte, das hättest du versehentlich hinzugefügt. Nein. Versteht jemand die Anspielung? Ja. Dieses Riff ist übrigens... Sehr gut. ...nicht von Rage Against the Machine erdacht, sondern von Led Zeppelin. Sagst du. Ja, ist es. Hör dir mal Kashmir an von denen. Nein. Das ist davon. Gut. Also, hast du schon einen Leserbrief geschrieben? Led Zeppelin haben ein gutes Lied. Ein gutes Riff macht noch kein gutes Lied. Doch. Nein. Doch. Nein. Also, er denkt sich all das aus, genauso wie die Physiker. Das finde ich sehr gut, dass er seine Arbeit mit denen von Physikern gleichsetzt. Der Unterschied ist Evidenz, lieber Dr. Richard Bartlett. Ja, und selbst bei theoretischer Physik... Kannst du bitte nicht so laut kauen? Kannst du nicht so laut bölken? Nein. Ja, dito. Gibt es ein plausibles und auf plausiblen Axiomen beruhendes Framework und nicht einfach nur ein überaktives Rektum, aus dem meterlange Konfabulationsgirlanden exkretiert werden. Wobei man sagen muss, dass die Kernbotschaft ja bei diesen ganzen Büchern immer die gleiche ist. Ne? Mhm. Also, das sage ich ja. Wir sollten eigentlich mit dem hier aufhören. Nein, ich meine, vielleicht... Weil wir alles schon hatten. Vielleicht stimmt das ja jetzt auch. Ne? Dass wir also mit unseren Schwingungen auf derselben Ebene sein können wie unsere Wünsche und dadurch das Geistfeld erreichen. Ja, aber da sind wir ja wieder beim Sekret. Ja, oder bei jedem anderen Buch, das wir gelesen haben. Ja. Solange wir eine kongruente, machtvolle Wirklichkeit miteinander teilen, funktioniert Matrix Energetics für Sie vielleicht sogar besser als für mich. Denken Sie daran. Es war Einstein, der sagte, die Vorstellungskraft oder Fantasie sei wichtiger als das Wissen. Es kommt keiner von den Schwachköpfen ohne den armen alten Albert aus. Ja, aber die machen wir auch immer könnte, Quote-Mining. Wenn der, ja, Quote-Mining, genau deswegen würde der, wenn der könnte, aus seinem Grab aussteigen und sagen, so, jetzt gibt's ein paar Schelle links, Schelle rechts. Und viele halten ihn für den gescheitesten Menschen, der je gelebt hat. Ich möchte, dass Sie jetzt eines zutiefst verstehen. Wenn Ihr Kopf auch voller Ideen darüber ist, wie Ihrer Ansicht nach alles sein müsse, dann könnte es trotzdem auch sein, dass das überhaupt nicht zutrifft. Ja, wenn diese... Wow. Ja. Wow. Schönes Lied. Lesbisch und ein bisschen schwul. Ja. Wir bumsen hier, wir bumsen da. Da würde sich ja eigentlich der Reim auf Barcelona anbieten. 1000 nackte Weiber auf dem Männerpissoir. Pissoir. Ja, ich habe es nur rheinisch ausgesprochen. Ach du Scheiße. Ja, danke. Ja, wenn diese Komplexität nicht in Ihrem Kopf herumschwirrte, sondern dieser leer wäre, wie meiner, die Falten- und Wellenbewegungen von Gedanken und grauer Substanz, dann könnte er sogar besser verstehen, was ich Ihnen nun mitteile. Nützlich dürfte hier die Fähigkeit sein, sich eine neue Denkweise anzugewöhnen. Geist und Wissenschaft. René Descartes prägte einige Grundprinzipien, die in der Folgezeit als Herzstücke... Ja, aber Name-Dropping ist ja eher, ich kenne XY. Nein, das ist auch... Ich habe auch den Descartes gelesen und alles von Einstein. die als Herzstücke der westlichen Philosophie betrachtet wurden. Ja, Descartes' Anschauungen haben auch das Fachgebiet Medizin mitgeprägt. Ja, genau, zum Beispiel diese cleveren Aussagen über die Zirbeldrüse. Er propagierte die Vorstellung, dass der Mensch in sich in seinem Aufbau zumindest körperlich mit einer guten Uhr vergleichen lasse. Nach dieser Auffassung ist ein gesunder Mensch wie eine funktionierende Uhr, ein kranker oder erkrankter gleicht einer defekten Uhr. In dieser Vorstellung, in diesem Denkmuster ist das Fundament der modernen Medizinphilosophie zu erkennen. Zur Zeit der Renaissance wollten die Vertreter der vorherrschenden Religiösen der Meinung auch die geistigen Angelegenheiten kontrollieren und sie wollten nicht zulassen, dass Wissenschaftler den gedanklichen Rahmen, das philosophische Gerüst für ihre Glaubenssätze, in Frage stellen. Für einen berühmten Astronomen brachte das bekanntlich einige Probleme mit sich, für Galileo Galilei, der die Grundmerkmale der Materie bestimmte und konsequenterweise die Spaltung zwischen Naturwissenschaft und Geist verstärkte. Galilei deutete an, dass die Erde nicht Mittelpunkt des Universums sei. Wann immer die Kirchenfürsten wissenschaftliche Spekulationen wie hier als Ketzerei erachteten, reagierten sie damit, dass sie den unglücklichen Wissenschaftler dazu zwangen, seine Aussagen zu widerrufen. Blablabla. Diese Art, die Wirklichkeit zu definieren, fragmentierte unser Bewusstsein, indem es Emotionen und Glauben von den sogenannten exakten Wissenschaften abtrennte, sodass wir dazu neigen, alles in Frage zu stellen und anzuzweifeln, was uns nicht mit harten Beweisen und mit physikalischem Faktenwissen belegt werden kann. Echt, so weit sind wir schon. Was ist das für eine Indem wir die Erfahrungen außerhalb des Beweisbaren und wissenschaftlich Belegbaren an den Rand drängen, beginnen wir innerlich der geistigen Welt gegenüber sozusagen abzusterben. Mhm. Ja, und die geistige Welt. Wissenschaftler, bist daran schuld. Ja. Du Schwein. Es gab übrigens mal eine, oder gibt es noch, wie auch immer, in der World of Darkness, das ist so eine Rollenspielwelt, gab es ein Unterspiel, das hieß Changeling. Das waren die Feen und Wechselbälger. Und die, da gab es einen Wert, der hieß Banality. Und das waren immer die Wissenschaftler, die voll banal waren, weil die alles so, weil die alles nicht an Wunder glauben und keine Fantasie hatten und so weiter. Das ist so wie hier der Bartel. Wirklichkeitsmodelle in der klassischen Physik Newtons. Dem Newtonschen System zufolge gibt es in einem geschlossenen System eine begrenzte Anzahl von Kräften. Wenn man diese Kräfte addiert und gleichzeitig die Grundgesetze ihrer teilchenbasierten Wechselwirkung versteht, dann sollte man letztlich alles im bekannten Universum vorhersagen und analysieren können. Mhm. Gemäß dieser klassischen Physik leben wir in einer materiellen Welt. Alle Dinge in der Natur bestehen und oder resultieren aus der Summe ihrer Teile und sind aus materiellen Teilchen zusammengesetzt. Es gibt keine beseelende Intelligenz oder vitale Lebenskraft, die diesen Teilchen innewohnt. Und man kann alles verstehen, wenn man es in seine Bestandteile zerlegen kann und alle Dinge auf der Erde wie im Kosmos festen Gesetzen gehorchen. Eine so aufgebaute Welt ist stabil und zuverlässig. Diese reduktionistische wissenschaftliche Sichtweise kommt perfekt in einem Ausschnitt der Fernsehserie Unser Kosmos zum Ausdruck, in dem Carl Sagan in einem riesigen Kessel mit Molekülen rührt und sich wundert, warum daraus immer noch kein Leben entstanden ist. So, jetzt möchte ich den verhauen. So, auf unserem Live-Tweet hat sich gerade der K. Backhaus gemeldet. Er hat aber noch nicht gesagt, was wir mit seinem Namen machen sollen. Der Twitter-Name ist kompliziert: KBM Musik MC. Ja, man weiß es nicht. Wollen wir den mal kurz singen, den Namen? Ich kann was singen, was mein Opa früher immer gesungen hat. Mein geliebtes Fräulein Backhaus, wo befindet sich der Schlüssel zu dem Kackhaus? Gehen Sie links rum, gehen Sie rechts rum und dann immer geradeaus. Sich ein Häuschen, dort hinein machen Sie Ihr... War das zu dem Zeitpunkt, als der Opa schon... Wehe, du machst jetzt, sagst jetzt irgendwas Böses über meinen Opa, dann flippe ich aus. Nach Fliegen geschlagen haben, die nicht da Hör waren. Hör auf! Also, KBM Music, KBM Music, MC, MC, MC, M, nee. C. Einfach nein. Meins war viel besser. Ja, traurig. Selber. Der Dr. Merkwürdig-Liebe will auf keinen Fall rein. Oh. Den haben wir ja das letzte Mal schon verbraten, den Vanilla Chief. Dann würde ich sagen, erwähnen wir in dieser Folge auf keinen Fall den extrem albernen Namen Vanilla Chief. Ja. Weil das ja völlig albern wäre. Das wäre noch alberner, als Vanilla Chief zu heißen. Oder Vanilla gerade? Oh je. Verstehen Sie? Ja. Hast du verstanden, ne? Mhm. Gut. Ja. Also hiermit sei er auf gar keinen Fall erwähnt. Nein, das würden wir niemals tun. Eine neue Mitteilung. Oh, das geht ja hier Schlag auf. Welches Wort muss man jetzt sagen? Ich glaube Schlag. Nutella. Räuschig. So, wie wäre es denn mal mit Lesung? Die Quantenphysik und die ausgedachte Wirklichkeit. Mit dem Formulieren der quantenphysikalischen Theorien wurde die Wirklichkeit zu einem gewissen Grad neu definiert und die Regeln wurden sozusagen verändert, sobald man sich mit Dingen von der Größe eines Elektrons oder kleiner beschäftigte. Vor allem labert er die ganze Zeit von Einstein, der die Quantentheorie nun alles andere als schätzte und hat noch kein einziges Mal das Wort Planck oder Heisenberg verwendet. Ja, weil das kommt. Auf der Quantenebene bestimmte der Experimentator das, was wir Wirklichkeit nennen. Mhm. Das stimmt. Der bestimmt einfach alles, was wir Wirklichkeit nennen. Man könnte die Wirklichkeit auf dieser Energieebene als relativ zum Auge des Betrachters bezeichnen. Die Quantentheorie lieferte logische mathematische Modelle, mit denen sich auf der Ebene virtueller Teilchen und Photonen das Verhalten der Teilchen und ihr Energiezustand experimentell vorhersagen lassen. Ja. Doch möchte ich gleich hinzufügen, dass diese Modelle zwar das Verhalten subatomarer Teilchen vorherzusagen scheinen, die Theorie der Quantenphysik jedoch immer noch einige Grundfragen nicht erklären kann, über die sich Physiker schon seit Newton den Kopf zerbrechen. Beispielsweise passt die Schwerkraft immer noch nirgendwo in dieses Modell und schon seit einiger Zeit versucht man mit Hilfe der Superstring-Theorie die Naturkräfte in einer Theorie eines einzigen einheitlichen Feldes zusammenzufassen, das sich aber bis heute der Erklärung entzieht. Erinnern Sie sich, was ich etwas weiter oben schrieb? Nur weil etwas mathematisch Sinn ergibt und wir nette Gleichungen haben, um das Leben auf der Quantenebene zu beschreiben, heißt das nicht, dass die Theorien stimmen. Sie stellen einfach nur die besten Annäherungen oder Modelle dar, die wir derzeit finden können. Ja, und dein Geschwurbel ist mit Sicherheit noch viel, viel besser, Spacco-Matoso. Mir liegt daran, dass Ihnen bei diesen Forschern auffällt, dass die sogenannten Fakten es nicht maßgeblich angesehen werden wie hypothetische Experimente. Da schwingen viel Spiel und Fantasie, Einsicht und Inspiration mit. Die Wissenschaftler denken sich manches einfach aus. Nicht umsonst stammt das Wort Fakt ja vom lateinischen Wort Faktum, das bedeutet das Gemachte, Geschaffene, Hergerichtete. Deshalb ist es wunderbar, an die Wissenschaft zu glauben, wenn sie uns denn eine wirklich nützliche Sicht der Wirklichkeit anbietet. Wenn nicht, dann wünsche ich mir, sie würden sich die Freiheit nehmen, ihre Wirklichkeit mit ihrer Fantasie und Einsicht neu zu erschaffen. Sagt ihr das gerade ernsthaft? Da, wo die Wissenschaft nicht in euer Weltbild passt, denkt euch was anderes aus. Meine Güte. Ach. Was hast du eigentlich für Scheißprobleme? Wenn Ihnen das mehr nützt, dann spielt es keine Rolle, was die Wissenschaft sagt, denn die Wissenschaftler scheinen sich ihre Sicht der Dinge ja auch nur auszudenken. Absolut. Das machen wir ja auch. Wir sitzen rum und sagen, ah. DNA ist eine Laus. Ich trage jetzt mal den Messwert 3 hier ein. Ja. Ist besser. Einheit? Elster. Kilo Elster pro Quadratbanane? Ja. Mathematik als Mystik. Höhere Mathematik ist eine äußerst abstrakte Sprache, die eher der Domäne der Künstler oder Träumer huldigt, als dass sie nüchterne, harte wissenschaftliche Fakten repräsentiert. Okay, Mathematik-Bashing, sowas wie beleidigtes Nachtreten eines Trottels, der an der Differentialrechnung schon gescheitert ist. Die Fähigkeit zu träumen... Differential, wo ist denn hier Plus und Minus? Die Fähigkeit zu träumen... Ich brauche eigentlich nur Plus für meine Chiropraktikerrechnungen. Die Fähigkeit zu träumen, Minus für die Steuern. Oder sich in veränderte... Nee, die zahle ich nicht, wegen Religion. Religion. Oder sich in veränderte Bewusstseinszustände zu begeben und dort Ideen zu sammeln, ist eine entscheidende Fertigkeit, die viele geniale Wissenschaftler und Erfinder in hochentwickelter Form zeigten. Erinnern Sie sich, wenn wir unsere Einschätzung der Wirklichkeit nur auf das gründen, was andere bereits nachgewiesen haben, was zum Dogma und zur akzeptierten Tatsache wurde, dann werden wir lediglich das beweisen, was unsere Vorfahren in ihrer Fantasie für möglich hielten. Wir betreten damit keinerlei wissenschaftliches Neuland. Ja, was sonst? Wir sollten besser so vorgehen, wie es die Königin aus Alice im Wunderland beschrieb. Wir müssen schon vor dem Frühstück 6 unmögliche Dinge glauben. Wenn wir uns das als tägliche Routine angewöhnen, dann werden wir Erfahrungen machen und Gedanken denken, die nicht nur die orthodoxe Parteilinie der normalen, allgemein anerkannten Wirklichkeit aufrechterhalten. Oh, oh, oh, wir sprengen die Realität mit unseren crazy Gedanken. Ja, so. Vielleicht ist Schwerkraft ja etwas, was wir bzw. unsere Wissenschaftler einfach erfunden haben, um andere Dinge zu erklären, die wir nicht verstanden haben. Denk mal drüber nach. Freilich gibt es noch eine andere Möglichkeit, sich mit der Kunst und Praxis zu befassen, das zu erschaffen, was man im eigenen Leben erreichen will. Nicht twittern, sondern mir zuhören. Die besten Erklärungen sind oft die, die oberflächlich als die einfachsten erscheinen. Auch auf das Risiko hin, den eher skeptischen... den eher skeptischen und wissenschaftlich denkenden Leserinnen und Lesern nahezutreten, teile ich Ihnen eine Gleichung für diesen inneren Zustand mit. Sind Sie bereit? Gut, hier ist sie. Lassen Sie los und lassen Sie Gott mal machen. Und da ist er. Nice. Hat's ja gesagt. Kommentar? Als ich mit rund 100 Stundenkilometern auf den Brückenpfeiler zuraste, hatte ich keine Zeit für ein langes, kompliziertes Gebet. YOLO, Mann, YOLO. Vielmehr lautete mein Gebet nur, Michael, der beschützende Erzengel. Die Antwort habe ich dir eben gesagt, dass die Engel kommen, hast du es abgestritten? Ja, die Antwort war prompt und wundersam. Ein sehr weiser spiritueller Lehrer, den zu kennen ich das Vergnügen hatte, sagte, bete, als hinge alles von den Engeln oder von Gott ab, aber handle so, als hinge alles von dir ab. In diesem Moment hätte ich nichts anderes tun können. Ah, Engel von Rammstein? Nein. Nee, du hast von Rammstein. Haben die ein Lied namens Engel? Ja, klar. Das hätte ja jetzt gut gepasst. Ja. Hätte ich das mal gewusst. Wusstest du das echt nicht? Nein, ich schätze diese ja, aber das Gruppierung war das nicht erste, sonderlich, um mal eine Untertreibung zu sagen. Die so hatten. Also. Dass man kannte. In diesem Moment hätte ich nichts anderes tun können, deshalb ließ ich los und gab mich ganz einer letzten kraftvollen Bitte hin. Und nun bin ich immer noch hier und darf Ihnen diese Dinge mitteilen. Oh Gott. So. Das Doppelspaltexperiment. Wissenschaftler stellten fest, dass Licht entweder die Eigenschaft eines Teilchens oder einer Welle an den Tag legen kann. Wir haben doch heute noch drüber gesprochen, wie witzig. Ja, das ist doch klar, dass das in so einem Buch kommt. Ja. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder, ja, die wissen auch nicht, was sie erzählen. Im frühen 19. Jahrhundert, nein, die denken sich das nur aus, machte der englische Physiker Thomas Young ein klassisches Doppelspaltexperiment mit einem einzelnen Lichtstrahl. Dieser Elektronenstrahl musste eine... Mit einem einzelnen Lichtstrahl. Dieser Elektronenstrahl musste eine Blende mit zwei Spalten passieren. Ja, und? Weiter? Dieser Elektronenstrahl ja. musste eine Blende mit zwei Spalten passieren. Ja. Okay. Bevor er auf eine Wand traf und dort ein Muster hinterließ. Wurde der eine der beiden Spalte abgedeckt, passierte der Strahl den anderen Spalt, traf auf die Wand und bildete dort auf einer Fotoplatte ein Muster ab. Die Art des Musters ließ darauf schließen, dass das Elektron sich wie ein Teilchen verhielt. Wenn man dann beide Spalte öffnete und den Elektronenstrahl wieder auf die Wand richtete, schien er sich irgendwie zu teilen und gleichzeitig beide Spalte zu passieren. So entstand auf dem Film ein Interferenzmuster mit abwechselnd hellen und dunklen Streifen. Dieses ähnelte einem Muster, das man erwarten würde, wenn verschiedene Wellen einander überlagerten. Mhm. Wieso denn jetzt ein Elektronenstrahl? Ist doch egal, es müssen einfach ein Strahl als Teilchen, ob das Photon oder Elektron ist. Ja, aber der hat hier von einem Lichtstrahl geredet. Ja, hast du nicht aufgepasst? Die ganze Welt besteht nur aus Licht und Lichtmustern. So, hier der Dingens will von uns... Der Yashik Kamen, der sagt, wir sollen den Hidden Track von Hooray for Boobies nachsingen, for Science. Oh, oh, oh, was ist denn der Hidden Track von Hooray for Boobies? Was wäre das? Hooray for Boobies ist ja die... So, das langweilt mich. Ja. Hooray for Boobies. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist der Hidden Track davon. Hooray for Boobies for Science. Außerdem finde ich, sollte man auch ab und zu... diesem grauenvollen Gebölke zuhören und danach seine Eule rotieren lassen. Scientificize owl. Rotate your owl. Rotate your owl. Rotate your owl. Rotate your owl. Rotate your owl. For science. So. Die Hooray for Boobies habe ich mir mit 11 oder so gekauft und ich fand die super geil. Schön, schön. Einmal ergab das Muster ein größeres Bild an der Wand und ein andermal schienen die Elektronenwellen einander aufzuheben, da sie ein Interferenzmuster ergaben, das kleiner oder weniger dicht erschien als die erwartete Summe der Wellenmuster. Wirklich seltsam daran war, immer dann, wenn die Bahnen der ausgesandten Elektronen gemessen oder beobachtet wurden, ergaben die Muster auf der Fotoplatte eher eine Verteilung, die man von einem Teilchen erwartet hätte. Sobald jedoch niemand zusah oder maß, traten wellenähnliche Muster auf. Der zwangsläufige Schluss lautete, wenn jemand die Bahn des Elektrons beobachtete, dann verhielt es sich anders, als wenn es niemand beobachtete. Deshalb bezeichnete man den physikalischen Charakter des Lichts bzw. Elektronenstrahlen als abhängig vom Beobachter. Bla, bla, bla. Sie selbst bestehen ebenfalls aus Elektronen, die sich unterschiedlich verhalten können und das auch tun, je nach Sicht. Je nach Sichtweise oder Erwartungen des Beobachters. Mit diesem Wissen verstehen Sie, wie ein körperliches Muster oder eine Erkrankung sich verändern könnten, wenn Sie sich dafür entscheiden, diese Beschwerde oder dieses Problem kongruent aus der Quantenperspektive zu betrachten. Ich betrachte die meisten Sachen in meinem Leben kongruent aus der Quantenperspektive. Ja, das bezeichne ich als Wellenfrontbewusstsein. Ja, das kennt man ja wohl. Das ist ja wohl bekannt. Wer kennt das? Wieder keiner. Ich erörtere hier Prinzipien der Quantenmechanik, damit Sie lernen, nicht. Sich einige Grundkonzepte anzueignen, die außerhalb Ihrer Alltagserfahrungen liegen. Was Sie hier erfahren, für etwas seltsam halten, dann sind Sie in guter Gesellschaft mit den Gedanken und Theoremen einiger der herausragendsten Wissenschaftler aller Zeiten. Sie Sack. Eine meiner Kursteilnehmerinnen erzählte mir, ihr sei etwas bange davor gewesen, ihrem Sohn, einem Physikstudenten, zu erzählen, was sie in meinem Seminar lernte, denn er hatte immer seine Geringschätzung gegenüber solchen Voodoo-Themen geäußert. Nachdem er die Materialien Voodoo. Zu den Kursinhalten durchgesehen hatte, sagte er seiner Mutter, das sei am wenigsten Voodoo von allem, was sie schon gemacht habe. Alles, worüber wir sprechen, komme zumindest in der Theorie auch in seinen Physikbüchern für das Aufbaustudium vor. Dieser Stoff habe eine wissenschaftliche Grundlage. Ja. Ich gehe hier ab. Man sieht es nicht, aber ich gehe hier ab. Wer kennt das? Wieder keiner. Wenn das keiner kennt, dann bin ich echt enttäuscht und traurig. Dann werdet ihr alle enterbt. Ja, das muss man kennen. So, was kann man denn noch so? Ach so, wir sollen es nachsingen. Haben wir es schon nachgesungen? Ja. Ja, also gut. Alle meine Elektronen in meinem Körper lassen sich auch durch Beobachtung verändern. Das heißt, damit kann ich jetzt Krankheiten ändern, weil ich ja genau weiß, wie ich das machen muss, wie ich die beobachten muss, damit ich sie verändern kann, um systemisch eine Krankheit zu... Systemrelevant. Ja, verändern. Ich lese noch kurz hier den Anfang davon, dann darfst du... Dann ist auch gut. Ja. Was soll das? Ja, das ist ein Lied über die Auswirkungen von... Sie sind, was Sie denken. Alles, was Sie je geglaubt, angenommen, erlebt und verinnerlicht hatten, enthält eine riesige Matrix, eine Art Gitternetz, die sozusagen Ihre energetische Signatur ausmacht, wie ich das nenne. Ja. Alles, was Sie gelernt haben, bildet Ihre Wahrnehmungslinse. Ja, danke. Mit der Sie alle Informationen in Ihrer Weltsicht unbewusst filtern. Ihre Erfahrungen durch Ihre fünf Sinne bestimmen... was Sie für eine Wirklichkeit halten. Um in dieser wahrgenommenen Realitätslandschaft etwas zu verändern, müssen Sie Ihre Gedanken und Gefühle anders einordnen. Der Versuch, neues Wissen in Ihr bereits vorhandenes Glaubenssystem einzufügen, ist nicht der beste Ansatz für einen Paradigmenwechsel. So, die Matrix der Wirklichkeit durch Fragen verändern. Jeden Morgen stelle ich mir als Teil eines Rituals gern einige grundlegende Fragen, die meinen Zustand für diesen Tag prägen sollen. Woran habe ich heute noch nicht gedacht? Was kann ich entdecken, was mir dazu dient, mich heute etwas mehr zu verwirren und zu erleuchten? Wenn Sie Ihre alltägliche Wirklichkeit anders erleben wollen, dann beginnen Sie so, wie Sie sind, aber beenden Sie Ihren Tag so, dass Sie etwas Neues dazugelernt haben. Durch Fragen erreicht man das konsequent und elegant. Wenn Sie damit beginnen, dem Universum gewohnheitsmäßig offene Fragen zu stellen, dann beginnt es zu antworten und Sie neue Dinge zu lehren. Aha, jetzt haben wir also hier auch wieder das Sekret und die Magic und immer dieselbe Jauche. Also Erzengel hatten wir, Quantenenergie. Ja. Ihr seht, es hat keinen Zweck, das hier weiterzumachen. Es wird immer dasselbe kommen. Ich will mal endlich wieder was Neues haben, was irgendwie geil und verrückt und neu ist. Das ist geil und verrückt gewesen heute. Ja, aber so den selben Müll, diese Jauche, durch die man da immer warten muss. Das ist doch nicht schön. So nicht schön, ne? Eule. Ja, der liebt Eulen. Oh, Zeitreisen in Parallelwelten nutzen. Das ist doch sehr schön. Also, jeder liebt Zeitreisen, außer man guckt sich einen Terminator-Film an. Guck mal, da sind auch so Übungen, ne? Oh, ist das etwa der Typ? Ja. Ist das der, jo. Der Bartel? Ja, und der macht die ganze Zeit das irgendwie... Der hat auch so einen Umhänger. Und die Leute sind schwarze und weiße, also um zu zeigen... Dass man auch sehr hier demokratisch ist. Also das machen wir gleich mal, die Zwei-Punkt-Methode. So. Hier sehen Sie eine Stadt. Was soll jetzt passieren? Also hier zum Beispiel sitzt der Typ breitbeinig auf einem Stuhl, hat die Augen zu, die Hände auf den Beinen. Und der Bartel packt dem an den Busen und auf die Schulter und sagt... Hier sehen Sie eine Standardsituation der Zwei-Punkt-Methode. Mein erster Punkt ist oben auf der linken Schulter, mein zweiter Punkt liegt in der Mitte des Brustbeins. Spüren Sie die Energie auf jedem dieser Fotos, tue ich tatsächlich etwas. Okay, mach mal. So, mache ich jetzt? Ja, und? Los. Spürst du was? Nein, du machst gar nichts, du lügst. Mach mal. Ich will mich nicht infizieren. Ja, es gibt auch nicht infektiöse Punkte an mir. Und, spürst du die Energie? Nope. Da habe ich das wohl richtig gemacht. So. Also, hier demonstriere ich etwas, was Sie bei einem Knieproblem machen können. Mein erster Punkt ist tatsächlich am Knie. Mein zweiter Punkt ist am Ellenbogen. Das zeigt die begriffliche Flexibilität des Two-Pointing-Prozesses. Denken Sie daran, die Verbindung zwischen Ihren beiden Punkten zu fühlen. Spüren Sie, wie die Energie aus seinem Brustkorb strömt. Da wird viel frei und er ist glücklich. Also man soll jetzt wirklich die Fotos angucken und die Energie aus den Fotos spüren. Ja, du kannst aber auch mal an meinem Knie und meinem Ellbogen probieren. Aber hast du dir natürlich deinen Schnodder abgewischt? Nein, andere Ellbogen. So, ich mache das jetzt und ich hoffe, Dix Hörix spüren, wie die Energie aus ihrem Brustkorb strömt. Ah, ich bin glücklich. Ah. Ja, das kann man verstehen. Ah. Nein, nein, nein. Aber ich habe auch diesen. Ich habe auch diesen Anhänger nicht. Der Bartel hat hier auf diesem Bild so einen dicken magischen Anhänger. Mit diesem Symbol, glaube ich, von vorne drauf. Jesus, oh, du bist wunderbar! Oh. Geil, dieser Tanz dann zu dem, muss ich mir unbedingt angucken. Auf dem Bild 8a sitzt übrigens ein Hund. Den der angrabbelt. Leider sieht man auf dem Bild 8b nicht, wie der Hund ihm seine Hand abbeißt. Ja. Und auf dem Bild 7b hat er eine Asiatin den Kehlkopf eingeschlagen, der reißt er den Kopf nach hinten an den Haaren und demonstriert, was wir beim Jutsu einen Kehlschlag nennen würden. Ja, beim Bild A sitzt sie da noch, da hat er sie quasi am Kopf gepackt, dann reißt er ihr den Kopf hinten runter. Das können wir eigentlich mal ins Blog bringen, diese beiden brutalen Bilder. Ja. Und hat so einen Handkantenschlag auf ihren Kehlkopf angedeutet. Das ist doch... Jesus, oh, Jesus, oh, krass, hier Jesus, sind diverse Bilder, wo der die angrabbelt. Oh, da ist auch eine Minderjährige dabei. Das wird dann so leicht... Geil. Arbeit im Bewusstseinsfeld auf dem Bild 13a hypnotisierte die so. Und die so, ja, guck auf meine Finger, du wirst müde. Und, oh, nimm diese Pillen, das sind keine Roofies, das sind keine und geil. Roofies. Ich und auf dem Bild 13b ist die schon umgefallen, liegt auf der Liege und er hat sich so väterlich dandyhaft daneben geflätzt und sagt so, ja, ja mit den Kassetten. Ja. So, warum hat die Frau auf dem Bild 14a irgend so einen Stofftiger? Warum nicht? Achso, das ist seine Tochter Justice. Oh Gott. Ja, der hat bestimmt auch noch die Tochter, die nach anderen Tugenden heißen, sowas wie Chastity. Chastity oder Hope oder wie heißen die dann noch? Lillekas. Greed. Sloth. Und zwar, ihre Tochter, meine Tochter Justice demonstriert ein Two-Pointing an sich selbst. Dabei benutzt sie Tigger als Surrogat. Ich finde, die, das ist einfach schön. Das, ja, Poesie, ja, das sollte das man in das Blog bringen. Oh, wie will denn nun? Sie arbeitet an ihrem Kreuzbein und ihrer zweiter Punkt ist am Kopf. Dies ließe sich auch nach leicht an jemandem durchführen, der gerade weiter weg ist. Dafür verwendet man ein Surrogat, das diese Person repräsentiert. Ihre fokussierte Absicht stellt die Verbindung her. Ich nehme meinen Dildo, der repräsentiert dich. Ja. Gut, ich lese mal was über Zeitreisen. Zeitreisen und Parallelwelten nutzen. Kapitel 8. Ja, mach doch mal. Ja, bin ich ja dabei. Ja, ich merke noch nichts. Ich bin immer noch hier und nicht in der Parallelwelt. Okay, ich reise mal kurz in die Vergangenheit. Zeitreisen und Parallelwelten nutzen. Kapitel 8. Ja, mach doch mal. Okay, ich reise mal in die Vergangenheit. Zeitreisen und Parallelwelten nutzen. Kapitel 8. Ja, mach doch mal. Ich reise mal in die Zukunft. Und erweitern so ihr Glaubenssystem. Ah, oh. Ein schönes Kapitel. Ja, ja, kleiner Spaß. Wir sind nicht wirklich in die Vergangenheit gereist, denn dann würde es ja ein Paradoxon geben. Ja. Das habe ich mich immer bei Terminator gefragt. Was denn? Ja, wenn, Ich höre. Ist der John Connor nicht der Sohn von diesem Typ, den er in die Vergangenheit geschickt hat? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Der Kyle Reese, den hat er doch in die Vergangenheit geschickt und der pimpert dann die Sarah Connor und die kriegt dann den John Connor. Mhm. Aber der John Connor ist die Voraussetzung, dass der Kyle Reese in die Vergangenheit versetzt wird. Meine Güte, das nimmt ja kein Ende. Ja, nun. Das ist ja immer bei solchen Filmen so. Nein, eben nicht. Es gibt ja auch Filme, wo keine Paradoxe entstehen. Nein. Doch. Wie im letzten Kapitel über die 2-Punkt-Methode und die 3-Punkt-Methode und die 8-Punkt-Methode und die Archetypen und Leberwurst erwähnt, Leberwurst. Können Sie als Ausgangspunkt für alles, außer Tiernahrung, was Sie mit Matrix-Energie tun, das Two-Pointing anwenden. Damit haben Sie eine einfache Ausgangsbasis und können Ihre Ergebnisse besser beurteilen, vergleichen, messen. Die konsequente Fokussierung Ihrer Aufmerksamkeit kann dazu führen, dass die Welleninterferenzmuster dessen, worauf Sie sich konzentrieren, sich auflösen und in einem neuen Muster anordnen. Vom Quantenmodell eines veränderten Bewusstseins aus können Sie die Manifestation eines konkreten Ergebnisses ändern, einfach indem Sie es klar und eindeutig anschauen. Mit dem 2-Punkt-Verfahren können Sie messen, was Sie verändern wollen. Haben Sie erst einmal Ihren Anfangspunkt festgelegt, so richten Sie dann Ihren kreativen Willen auf das Muster aus. Entspannen Sie sich als nächstes, begeben Sie sich in einen Alpha-Zustand und lenken Sie Ihr Denken völlig weg vom Problem. Sobald Ihr Bewusstsein mit dem Quantenzustand der Materie in Wechselwirkung tritt, löst alleine Ihre wohlüberlegte, fokussierte Absicht ein Kräuseln und Wellenbewegungen in Richtung der kausativen Handlung aus, die Beobachter und Gegenstand der Beobachtung umfasst. Sie sind mit dem Ziel Ihrer Absicht 1 für einen Moment miteinander verschmolzen. Ich habe immer noch nichts von Zeitreisen gehört. Ich weiß, das klingt so, als hätte ich eine schwere Macke, als müsste es schwer gehen oder als wäre es vielleicht sogar unmöglich, doch das ist nicht der Fall. Sehen Sie mich an. Ich reise quasi jede Woche in die Vergangenheit. Denn die 80er wollen ihre Frisur zurück. Und außerdem zu einem Zeitpunkt, wo noch kein Verstand erfunden worden war. Da fühle ich mich wohler. Jeder und jede kann das. Erinnern Sie sich an die Geschichte, in der ich vorgeblich eine eingefrorene Schulter bearbeitete? Nein. Der Moment des Durchbruchs kam für mich, als ich meine geistigen Führer zwischen Lachanfällen... als ich meine geistigen Führer zwischen Lachanfällen sagen hörte, Manu, Spacken, hör auf mit der Scheiße, wir können das nicht mehr aushalten hier, wir lachen uns hier die ganze Zeit tot über dich. Ah, nee. Bin kurz in der Zeile verrutscht. Stell dir vor, sie existiert gar nicht. Ja, das haben seine geistigen Führer zwischen Lachparoxysmen gesagt. Warum auch nicht? Manchmal kann es so einfach sein. Ich weiß, dass wir alle das können. Es ist nicht nur einfacher, als sie denken. Es ist... Ich mag auch Graubrot. Es kann sogar einfacher sein, als sie denken können. Oh. Aber bitte lass uns diese Choreografie lernen und manchmal einfach ohne Anlass tanzen. Ich mach das, was der Opa gemacht hat. Der sitzt da und schnipst cool. Ja. Oh, Jesus. Oh, ja, Jesus. Ich weiß, dass wir alle das können. Es ist nicht nur einfacher, als sie denken. Es kann sogar einfacher sein, als sie denken können. Zu viel Denken kann einem manchmal auf dem Weg zum erwünschten Ziel in die Quere kommen. Deshalb ist es besser, einfach nur damit zu spielen. Man würde das erwünschte Ergebnis erreichen. Aber das ist, der beantwortet übrigens endlich mal die Frage, die ich mir jedes einzelne Mal stelle. Wie können die wirklich und ernsthaft glauben, dass ihre völlig arbiträre Sicht der Dinge die richtige ist? Aber der sagt eben, ja, Wissenschaftler denken sich alles auch nur aus, dann kann ich mir das auch alles ausdenken und dann ist das trotzdem wahr. Gut. Ja, mir beantwortet das einfach nur, dass es sehr viele Leute gibt, die die Socken offen haben. Das ist vermutlich richtig. Nachdem sie diese Ideen eine Weile regelmäßig angewendet und sich darin geübt haben, beginnt ihr Unterbewusstes, alle spielerischen Möglichkeiten zu durchforsten. Schneller als sie es merken, werden sie beginnen, sich viele neue Wege vorzustellen und neue Möglichkeiten auszuprobieren, um Dinge elegant und einfach zu erledigen. Ihre Vorgehensweise wird individuell auf ihr Denken und ihre besonderen Gaben des kreativen Spiels abgestimmt sein. Sie werden ihre ganz eigene Kreativität in den Prozess mit einbringen. Falls Sie eine Bestätigung für meine Aussagen suchen, gehen Sie auf meine Website und lesen Sie die dort veröffentlichten Geschichten. Ach so. Vergessen Sie nicht, einen Energieausgleich zu bezahlen. Von nur 372 Euro. Was Sie wahrnehmen, also jetzt kommt ein Powerkasten. Powerkasten! Was Sie wahrnehmen und mit der Kraft Ihrer kreativen Absicht ausstatten, kann Ihre Wirklichkeit werden. Mit genügend Übung und Überzeugung können Sie lernen, die Elemente dieser materiellen, stofflichen Sphäre zu meistern. Ihre Welt wird dann so, wie Sie sie sich ausdenken und wie Sie sich entscheiden zu leben. Ende des Powerkastens! Ja. So, ich gehe mal bis zu den Zeitreisen, nämlich zu dem Kapitel, das heißt, Zeit existiert nicht wirklich. Ja, dann. Eine weitere Vorstellung, die unsere Wirklichkeit begrenzt, ist die, wonach wahre Heilung Zeit brauche. Das mag zwar für die Wirklichkeit gelten, die wir mit unseren Sinnen bewohnen, also für die von uns allgemein akzeptierte Wirklichkeit, doch ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Zeit bei diesen Dingen hauptsächlich deshalb ein Faktor ist, weil uns beigebracht wurde, das für wahr zu halten. So wie, dass man, wenn man rausgeht, eine Hose anziehen sollte, oder? Dass es nicht gesund ist, vor dem Abend zu schlafen zu gehen, Zucker zu essen. Ja. Das ist billige Propaganda. So ist es. Ja, die Gesetze der Newtonschen Physik könnten sich bei Transformation und Heilung ein wenig lockern, wenn wir uns überhaupt nicht darum scherten, was andere denken. Ja, das stimmt. Die Einzelheiten einer Macht zu übergeben, die größer ist als wir selbst, ist eine gute Idee, denn in der sogenannten geistigen Sphäre unterliegt die Wirklichkeit nicht den gleichen Einschränkungen. Also ich habe hier ist ein bisschen Dingens drin, Sekret, bisschen Steiner. Ja, bisschen Jesus, ja, bisschen Gott, Quantenengel, Kack. Oh, noch ein Powerkasten. Powerkasten! Die Vorstellung, dass Dinge sich im Laufe der Zeit ereigneten, ist ein Missverständnis, eine Halluzination, die von der auf Zeit programmierten Software unseres Gehirns verursacht wird. Selbst die Vorstellung, dass man Energie für Heilungszwecke kanalisieren könne oder müsse, basiert auf unserem Irrglauben, dass Heilung Zeit erfordere. Ziehen Sie demgegenüber die Möglichkeit in Erwägung, dass die Dinge in einem Quantenuniversum augenblicklich geschehen können. Die Ereignisse, die wir beobachten, entsprechen unseren individuellen Erwartungen und Überzeugungen darüber, wie die Dinge wirklich sind. Wir können augenblicklich Transformationen erleben. Unser bewusster Verstand mit seiner Neigung, Dinge als an Zeit gebunden wahrzunehmen, erlebt Ereignisse jedoch immer noch als sich abspielen oder sich allmählich entfaltend. Ende des Powerkastens! Ach, dieses Geschwafel, das ist echt nicht zu fassen. Wir trinken das schon. Ist Ihnen schon aufgefallen, wie langsam die Zeiger der Uhr in einer solchen Situation vorzurücken scheinen? Stellen Sie diese Erfahrung einer anderen gegenüber, in der Sie beispielsweise mit einem neuen Liebhaber eine kranke Nummer schieben, mit einer neuen Freundin. Sie können dann wahrscheinlich kaum glauben, dass ein paar Minuten, die Sie miteinander verbracht haben, tatsächlich 9 oder 10 Stunden waren. Aha, also das gute alte Zeitwahrnehmung ist relativ, wer hätte das gedacht. Wer hat 9-stündige Bumsorgien abgezogen? Ja. Nicht schlecht. Eines Tages hatte ich im Laufe meiner wohlverdienten Mittagspause in einem Restaurant eine Mahagoni-harte folgende Eingebung zu diesem Konzept. Ich malte mir lebhaft aus, wie Photonen, die aus der Zukunft zurückwärts reisen, sich mit Photonen treffen, die aus der von uns bezeichneten Vergangenheit vorwärts reisen und eine Runde flippern gehen. Wo immer sich diese beiden Wellen von Photonen begegnen, dort bildeten ihr Kreuzungspunkt den gegenwärtigen Moment. Die Koordinaten für unsere persönlichen Erfahrungen in der Raumzeit bilden sich am Schnittpunkt dieser beiden Photonenströme. Fred Allen Wolf sagte in seinem Buch The Eagle's Quest, dass nichts... Das muss aufhören. Ja, genau. Haben wir es jetzt oder ist noch irgendwie... Nö, momentan geht's. Der Vollmond scheint gerade auf mich. Ich schätze, das sind Photonenenergien. Sobald Sie verstehen, dass diese Aussagen beinhaltet, können Sie mit dem Konzept solider 2-Punkt-Fertigkeiten den entscheidenden Zeitrahmen anvisieren und auf die Muster der Wellenform zugreifen, welche die emotionale und physische Ladung oder Belastung dieses Ereignisses mit der Kraft Ihrer derzeitigen Konzentration als Ergebnis der Möglichkeit zulässt, sich in derselben Sekunde aufzulösen, wobei die Nachwirkungen dieser neu konfigurierten, gestalteten Ereignisse die ganz reale Grundlage für körperlich sichtbare Veränderungen bilden. Sie können auch die Parallelwelten nutzen, in dem Ereignis oder das als sogenannte Trauma nicht wahrgenommene Erinnerung, die dann wirklich bizarr ist, denn Sie sehen, dass Sie oder eine andere an dem Traum beteiligte Person sich manchmal gar nicht mehr genau an die Einzelheiten erinnern können, nachdem eine solche Zeitwahrnehmung durch die Erfahrungsprognose in der Zeit und über die Quantenräume integriert in den Faktor X des Bewusstseins betrachtet worden. McDonald's. Merkt man das, dass ich nur jede dritte Zeile lese? Nur am Stocken deiner Stimme. Ich glaube nicht, dass man das merkt. Nein. So, es gibt zusätzlich zu den Powerkästen auch noch grauer Kästen. Grauer also die sind sozusagen Kasten. Grau. Ich lese mal. Ah, hier sind die Schritte der Zeitreisetechnik im Rahmen von Matrix Energetics. Boom, boom, boom. Erstens, machen Sie eine Vermessung, wie bereits bei der 2-Punkt-Methode beschrieben. Zweitens, steigen Sie in Ihre Zeitmaschine. Okay, dein Arm ist sehr lang. Drittens, vermutlich einen Meter. Stellen Sie das Datum ein, in das Sie reisen wollen. Viertens, schalten Sie den Fluxkompensator ein. Fünftens, drücken Sie auf Start. Sechstens, steigen Sie dort aus, wo Sie angekommen sind. Okay, was steht da wirklich? Das steht da. Oh, Verzeihung. Also man sollte zum Beispiel darauf vorbereitet sein, dass Sie oder die Personen, mit denen Sie arbeiten, dabei körperlich oder emotional Energie freisetzen. Oder Methan. Unterstützen und trösten Sie sie sanft, ohne sich jedoch einzumischen oder sie die zu verarbeitenden Informationen und Erfahrungen zu redigieren. Die Theorie der Paralleluniversen. Aus dem Prinzip der Zeitreisen ergibt sich die Idee, dass ein Prozess auch alternative Hologramme in der Vergangenheit gestalten lässt, die sich an Ereignisse erinnern, welche die Gewissheit, wie vergangene Ereignisse aneinandergefügt waren, wandeln und in ihrem Bewusstsein wieder flexibel werden lassen, sodass die Muster dieses Ereignisses als erinnertes Gedankengebäude kaum noch ihren Geist zusammenhalten kann, dieses hervorragende Zeitreisegefährt, welches die Superstring-Theorie, die neueste Anwärterin für eine einheitliche Theorie des Universums ist, behaupten und in ihren fundamentalen Bausteinen punktförmig wie aus vibrierenden Saiten zu mathematischen Gleichungen einfügen kann. Bitte sag mir, dass dieser Satz von dir manipuliert war. Das wirst du nie erfahren. Damit die mathematischen Gleichungen der Superstring-Theorie aufgehen und Sinn ergeben, Dankeschön für das gute Deutsch, wird postuliert... Das nennst du gut, nur weil es richtig ist? Ja, ich bin anderes gewohnt. dass unser Universum mindestens 8 bis 27 Dimensionen haben müsse. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe noch nicht nachgerechnet, doch ein solches Konzept kann für unsere Arbeit sehr nützlich sein. Um nämlich die ganzen Bauern effizienter verarschen zu können. Ich glaube, ich habe heute die 26. Dimension unter dem Klodeckel gefunden. Ja, ja, das würde bei deinem Organisationstalent durchaus Sinn ergeben. So ist es. Ich weiß nicht, was es mit Reinkarnation wirklich auf sich hat, es interessiert mich auch nicht. Doch frühere Leben unter die Idee chronischer Energiemuster können Menschen mit groben Ausdrucksformen in parallelen Dimensionen versetzen, welche der Theorie der Parallaxen verschobenen Paralleluniversen behauptet. Das war von dir! Dass sich für jede Handlung unendlich viele Wahlmöglichkeiten auftun können, die eine unendliche Reihe in eine eigene Parallelwelt verschieben können, welche mit spezifischen Eigenschaften ausgestattet und Merkmalen über ihre mathematischen Beweise verbrämt sind. Statt das. Was sagt Twitter eigentlich? Twitter sagt. Wir trinken das schäumende Bier. Oh Mann, wieso kann ich das jetzt auswendig? Ich kannte das Lied nicht, bevor ich dich kannte. Wir haben eine Fallkiste bekommen. Ja. Mal sehen, was in der Fallkiste drin ist. Ein Lachen. Wenn das lustig ist, ist es das. Ja, sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Ja. Ja, das ist natürlich. Skalabafilm. Oh, wie. Ja. Okay, du kannst jetzt aufhören, deine erfundenen Sätze in die Galaxie herauszuführen. Du weißt eben nicht, wann ich das erfinde. Das ist ja das Lustige. Ja, aber das ist das Perfide, was auch schon von Hörix kritisiert wurde. Man weiß nie, was wir dazu sagen. Ja, the law of Poe. Wer weiß das? Wieder keiner. In seinem Buch The Dimensional Structure of Consciousness and Honey. Nee, das war zu offensichtlich. Of Consciousness and Orange Marmalade spekuliert der Autor Samuel Avery Dalton darüber, dass Jesus beim Wunder der Brotvermehrung vielleicht genau auf diese Weise die große Menschenmenge speisen konnte, indem er die Anzahl der Brotlaibe und Fische durch Anleihe in einer Parallelwelt quantisiert und vervielfältigt hatte. Stellen Sie sich vor, Jesus hätte in eine andere Möglichkeitsdimension blicken und sich einfach mit der geeigneten Welt verbinden können. Dann hätten ihm die dortigen Parallel-Jesusse die notwendige Anzahl an Leiben und Fischen in sein Körbchen gebeamt. Im Zusammenhang unserer Arbeit mit Matrix Energetics sehe ich in dieser spielerischen, aber lustigen Strategie eine Methode, deren Anwendung völliger Schwachsinn wäre. Ich behaupte damit schon, dass das tatsächlich möglich wäre, aber wer kann das schon wissen? Jedenfalls lohnt es sich, diese Idee als kreative und nützliche Fiktion in Betracht zu ziehen. Natürlich, das steht hier auch so, natürlich. Wie sähe denn ein therapeutischer Ansatz aus, der mit dieser Idee arbeitet? Ganz einfach. Ein Beispiel. Nehmen wir einen Neutronenstern mit chronischen Knieschmerzen. Wir finden unsere zwei Punkte, die sich dann verbunden anfühlen oder fester, härter, weiter, schneller, unbeweglicher und leckerer. Jetzt machen wir vielleicht eine Zeitreise und kalibrieren unseren richtigen Zeitpunkt, indem wir mental Fragen stellen und wahrnehmen, ob sich die Hauptverhandlung einer Veränderung in unserer Wahrnehmung unterziehen lässt. Wenn wir uns vorstellen, wie ein Krebs seitwärts durch parallele Dimensionen läuft und wir spüren, wie das Gewebe und das Gewerbe unter unseren Händen tatsächlich weicher wird, dann finden wir in jener Dimension, die dabei laut zählbar durch viele Dimensionen begrenzt wird, wie wir uns bewegen. Nämlich 1, 2, 3 oder 4. Ich würde dann vielleicht in der vierten Parallelwelt oder Ebene, die auch Dimension genannt werden kann, eine Veränderung wahrnehmen, an welchem Punkt ich meine bewussten Gedanken los und einen fahren lasse. Ich fokussiere dann meine Absicht und entspanne mich in die Quantenwelle, den Quantenschaum und den Quantenquark der Transformation hinein. Wenn Sie den hier beschriebenen Schritten folgen, können sich aus solch einer Herangehensweise erstaunliche Veränderungen ergeben. Ich hoffe, Sie können mit diesem praktisch leicht durchführbaren Beispiel die im Vorfeld dargestellten Konzepte für sich leichter ordnen und anwendbar machen. Sie müssen nur in der Lage sein, sich einen 27-dimensionalen Quantenschaumenergie-Raumschwingungsbanane vorzustellen. Mhm. So, ich lese noch das Ende, dann reicht's. Wieso darfst du das Ende lesen? Du hast die Anleitung gelesen, ich lese das Ende. Du, ich habe das Vorwort gelesen, du hast die Einleitung gelesen. Dann habe ich ein Kapitel gelesen, dann hast du wieder eins gelesen. Wieso darfst du jetzt das Ende lesen? Ja, dann teilen wir uns das Ende eben. Ich lese jetzt das Schlusswort mit den Bullet Points und du kannst den Rest lesen. Was für ein Rest? Welchen Teil von Rest hast du denn nicht verstanden? Was, eher das Rest? Das ist so, wir kommen jetzt zum Denken, benutzen dich als Zuständer. Ja. Vergessen Sie es. Gut. Schlusswort. Nachdem Sie dieses Buch nun so weit gelesen haben, habe ich noch einige praktische Empfehlungen für Sie. Sollte Ihr Tisch wackeln, können Sie diesem Spuk ein Ende bereiten, indem Sie dieses praktische Buch unter das kürzere Bein schieben. Des Tisches, nicht von Ihnen selbst, das wäre verrückt. Bullet Point. Besuchen Sie eins meiner Matrix Energetics. Seminare, damit Sie wirklich in die Welle kommen. In Bezug auf alles, was ich im Rahmen einer Gruppe vermittle. Und Hugh Jackman. Vergessen Sie nicht, die kostenlose Schutzgebühr von 723,50 € mitzubringen. Lesen Sie dieses Buch noch einmal oder auch 10-mal und markieren Sie alle Stellen, zu denen Sie Fragen haben. Okay, ich hoffe, jetzt kommt auch noch ein Bezug, dass man die Frage ihm dann stellen soll. Stellen Sie mir auf keinen Fall die von Ihnen markierten Fragen, denn sie interessieren mich einen Scheiß. Lesen Sie die eine oder andere Einführung für Laien in die Quantenphysik. Im Literaturverzeichnis finden Sie ein paar als Einstiegslektüre. Wenden Sie diese Ideen überall an, möglichst immer auf alles Belebte und Unbelebte, ganz egal, wie sehr Sie damit Ihrer Umwelt auf den Sack gehen. Verstauen Sie das. Besuchen Sie www.matrixenergetics.com und lesen Sie die dort veröffentlichten Erfahrungsberichte. Schauen Sie sich die Videos an, die ich für die Leser dieses Buches dort eingestellt habe. Halten Sie auf meiner Website Ausschau nach neuen Veröffentlichungen, DVDs oder Hilfen für das Lernen zu Hause. Und kaufen Sie alle. Glauben Sie an sich selbst und üben Sie, die Grenzen Ihrer Vorstellungskraft zu erweitern. So, bevor ich das mich übergebe, ich nur gucke, ob der schon pleite gegangen ist oder ob es den noch gibt. Und ich gucke eben kurz. Was denn? Ob es diesen Typen wirklich gibt. William Tiller. Ja, danke, dass du es verblättert hast. Um es mit Yodas Worten zu sagen, mach's oder mach's nicht, ein Probieren gibt es nicht. Yodas Worte. Was war das? Stanford? Ja. Setzen Sie sich das Ziel, sich alles das, was Sie hier erfahren, wirklich anzueignen, egal wie lange es dauert und wie viel Geld, Energie es kostet, bis Sie es beherrschen. Sie werden in Ihrem Leben sehr davon profitieren. Nichts von dem, was ich in Bezug auf Matrix Energetics... Also der Tiller... Hallo? Hallo. Du bist echt eine schlechte Pum-Pum-Pum-Maschine. Nur ganz kurz zur Informationsservice. Der William Tiller ist wie viele andere Wissenschaftler im Alter verkinscht und verrückt geworden. Also nach seiner in Rente Gehung 1998 hat er esoterische Konzepte wie Psychoenergetics verfolgt und ist dann also einfach in die Bedeutungslosigkeit und Spinnerei abgeglitten. Ja. Und die Seite Matrix Energetics gibt es tatsächlich noch. Da ist auch noch dieses lustige Symbol drauf. Da ist auch der Bartel. Der könnte sich auch Smartel nennen. Der schaut so smart aus. Und hat auch seinen lustigen Anhänger dran. Ja, nun. Und er hat natürlich einen Co-Instructor, die heißt Melissa Joy. Wie sollte die auch sonst heißen? Melissa Sadness. Wow. Gott. Aha, das ist also auch so ein Guru, der Leute auf die Stirn fasst. Hier kann man nämlich so ein Filmchen sehen, die dann umkippen. Ja, ja. Nichts von dem, was ich in Bezug auf Matrix Energetics unterrichte, ist wahr. Und alle, die für neue Ideen offen sind und sie in die Praxis umsetzen möchten, können es leicht nachmachen. Alle Verfahren, die ich vermittle, sind willkürlich, so einfach und natürlich, dass auch ein Kind sie durchführen könnte. Und tatsächlich ein 8-jähriger Junge, der mit seiner Mutter mein Seminar besuchte, konnte anschließend all das anwenden, was ich auch in diesem Buch besprochen habe. Die wissenschaftlichen Aussagen dieses Buches mögen einigen von Ihnen, die davon noch nichts gehört haben, vielleicht etwas kompliziert erscheinen. Oder schwachsinnig. Doch auch diese Konzepte sind eigentlich leicht verständlich. Allen Wissenschaftlern... Gott, du bist so gut. Allen Wissenschaftlern, die diesen Text lesen, möchte ich freilich Folgendes sagen. Falls Sie dieses Buch spät abends lesen, dann erscheinen Ihnen meine Erklärungen eventuell nicht ganz richtig. Und Sie sind es auch nicht. Ich habe Sie einfach so hingeschrieben, denn es ist gar nicht wichtig, welche Akkorde ich anschlage, welche Worte ich sage oder ob mein Haar braun ist. Denn das ist only a northern song. Dies sage ich mit einem Augenzwinkern und einem Nicken in Richtung der Beatles und vor allem des großartigen George Harrison. Was? Okay, du hast mir gerade offensichtlich nicht zugehört. Ja, doch, George Harrison. Der ist Nein, du hast diesen ganzen Absatz offenbar nicht gehört. Doch, ich. Aber das ist für mich einfach... Nee, der war an Wissenschaftler gerichtet. Ja, was sollen wir... Also hast du nicht zugehört. Was? Ich höre schon lange nicht mehr zu. Falls Sie dieses Buch spät abends lesen, dann erscheinen Ihnen meine Erklärungen eventuell nicht ganz richtig. Stimmt, das hat mit der Uhrzeit zu tun. Mein Bullshit-Detektor ist uhrzeitsabhängig. Und Sie sind es auch nicht. Ich habe Sie einfach so hingeschrieben. Denn es ist gar nicht wichtig, welche Akkorde ich anschlage, welche Worte ich sage oder ob mein Haar braun ist. Denn das ist only a northern song. Dies sage ich mit einem Augenzwinkern und einem Nicken in Richtung der Beatles und vor allem des großartigen George Harrison. Was? Was? Matrix Energetics. Enthält Elemente aus Wissenschaft und Kunst. Die Kunst verkörpert die Sprache der Fantasie, die Wissenschaft hingegen kristallisiert für mich diese Kunst in die praktischen Gesetze der Manifestation. Was für ein bekackter Satz. So können Sie diese Prinzipien in wiederholbare und zuverlässige Erfahrungen umsetzen, die sich für Sie in beobachtbare Fakten verfestigen. Das ist nicht das Original, oder? Was? Ist das nicht George Harrison? George Harrison? Hat er das noch nicht gerade gesagt? Ja, genau, das hat er auch gesungen. Nicht. Wo soll ich das wissen? Sie haben diese Methoden nun buchstäblich in Ihren Händen und können sie nach Belieben nutzen. Ich hoffe, Sie bereichern Ihre Lebenserfahrung ebenso wie meine eigene. Ich werde nun gleich 2 Bier trinken. 2 Punkte berühren, die eine größere Veränderung in Ihrem Leben möglich machen. Hier ist der erste und dort ist der zweite. Sie sind in meinem Bewusstsein kodiert, während ich diese Zeilen schreibe. Jetzt sind diese beiden Punkte während Ihrer unbewussten Erlaubnis in Ihre Welt entlassen. Während Sie das lesen, akzeptieren Sie die Möglichkeit, dass das so sein kann und gehen Sie jetzt vorwärts auf die Veränderung zu, die Sie sich wünschen. Sie Trottel. Da flippe ich aus. Ja, Okay, vielleicht solltest du das hier noch lesen. Das war jetzt nicht direkt gut. Als praktisches... Nee, das reicht jetzt. Das reicht echt. Das ist eh wieder nur derselbe Kack. Kitsch-dumm-Kack. Nein, das ist hier die 2-Punkt-Methode, wie man die macht. Suchen Sie einen Punkt an Ihrem Körper oder an dem Ihres Partners, der sich bei Berührung fest, hart oder unbeweglich anfühlt. Au! Ja, Holzkopf. Oder bei einem Bud Spencer Holzfuß. Wer kennt das? Wieder keiner. Finden Sie einen 2. Punkt und bringen Sie in Verbindung mit dem 1. Punkt, den Sie immer noch halten. Indem wir den umbiegen, oder was? Nein, über deinen Körper. Also, bla bla bla, mentale Verbindung. Laut Quantentheorie können Sie nichts beobachten, ohne sich damit zu verschränken. Stimmt, das sagt die Quantentheorie auf der ersten Seite. Herr Quanten hat das Buch hier geschrieben. Ja. Oder damit zu interagieren, indem Sie die Verbindung zwischen diesen beiden Punkten spüren oder in Ihrer Vorstellung wahrnehmen, stellen Sie bla bla bla, Gesicht gerötet, ungewöhnlich, der Körper anfängt zu glühen, explodieren, gewaltige Fürze gegenüber, lachen, weinen, Hose machen. Und ein körperliches Loslassen. So ungefähr in der Art. Ah, das so, war ja einfach. Die Zeitreisentechnik. Das war das mit dem Fluxkompensator, das hast du schon vorgelesen. Ja, also es gibt hier jedenfalls noch, der Anhang besteht aus der Schilderung der einzelnen Technik, das ist immer als Blabla, die Zweipunkttechnik, die Archetypentechnik, die Zeitreisetechnik und am Ende noch Danksagungen. Dankt ja auch den, bedankt bei den Schöpfern der neurolinguistischen Programmierung, das ist ja bekanntlich auch scheiße. Ja, jetzt hat uns der Bartel aber gewaltig gezeigt, wo er den Most holt. So ist es. Drecksbuch. Ah, das muss ich nachher wieder alles leiser machen. Ich verzeihe dir. Also, das wird sowieso eine Lautstärke technisch anspruchsvolle Folge. Ja. Das muss Dix Hörix mir dann mal verzeihen. So. Bitte, ich höre, wir kommen zum Fundstück der Woche. Ja, du musst mal Dildo Heilkristall eingeben. Ja. Genau so. Dann kommt da dieser Weißartikel und dann drin ist wie das heißt. Chakrab. So. Was? So, Chakrub. So wie Chakra und Rub. Reiben. Okay, wow. Ja. Ja, also wir befinden uns auf der Seite chakrubs.com und sehen als allererstes auf eine primäres Geschlechtsteil von einer Frau, die einen lustigen Steinknüppel auf der Wampe liegen hat. So ist es. Dann rechts daneben sind irgendwelche Kristalle. In Kristallform. Ja. Dann gibt es Products. Achso, und auf dem Bauchnabel von der Frau steht ein klickbares Kästchen mit About. Auf den Kristallen steht ein klickbares Kästchen mit Academia. Unter der Frauenvagina steht ein schwarzer Dildo mit Products. Und daneben zwei Frauenhände mit noch so einem Dildo, da steht Testimonials. Shock ropes are instruments of pleasure and practice made from 100% pure and organic crystal that bring a sense of sacredness to your playtime. Ich übersetze mal, Chakraps sind Instrumente des Vergnügens und des sich einen Rubbels, die aus 100% reiner Einhornseide geklöppelt sind. Die bringen einen Gefühl von Heiligkeit zu ihren kleinen perversen Spielchen. These beautiful handcrafted tools are created with the intention of opening oneself to the healing properties crystals provide. Diese wunderschönen handgeblasenen Werkzeuge wurden hergestellt, damit man sich selber aufklappen kann für die Heileigenschaften, die Kristalle bekanntlich haben. Crystals have perfect molecular structures that have positive effects on our electromagnetic fields. Kristalle haben super geile ole Molekularstrukturen. Die haben positive Effekte auf ihre magnetoelektrischen Felder, die man ja auch sehr gut messen kann. When our energetic bodies are at ease, we are at ease. Wenn unsere Energiebälger chillig sind, dann sind wir selber auch vollkommen chillig. We are open to healing, to peace, to love, to all of life's pleasures. Wir sind für Heilung offen, für Frieden, für Liebe. Dafür uns mit gepiersten Genitalien und in einem VW-Bus mit pilzigen Behängen durchs Land zu fahren und alle anderen achten von Schweinerei. Wunderschön. So. Oh, guck mal, wie die aussehen da rechts unten. Meine Fresse. Also, da gibt es dann, also diese Dilden, die sehen einfach aus wie so längere, rundliche Zapfen, die keine scharfen Kanten haben, kann man sagen. Mit einem etwas spitzer zulaufenden Ende und einem stumpfer zulaufenden Ende wie in so unterschiedlichen ein Keil. Farben. Ja, so ein Zapfen. Dann gibt es so ein Ei und daneben gibt es ziemlich Tschernobyl-Fukushima-mäßig aussehende Penen. Penen. Klick mal bitte mal drauf, was das für Material ist. Ich klicke mal auf Produkte. So. Und da ist das gleich als erstes. Da sind schon gleich diese sehr obszön aussehenden Penen. Ah, Rosenquarz. Rosenquarz, Diletto heißen die. Kosten nur schlappe 350 Öcken, damit meine ich Dollar. Die kann man ja schon mal ausgeben. An Dix, weiblich, Hix, Hörix, wie viel gebt ihr denn so aus für eure Dilden? Vermutlich so um die 350 Öcken. Euro. Oder so. Darf es vielleicht ein edlerer Substanz sein als Rosenquarz? Hier zum Beispiel Hasenjade. Klick mal auf eins. Ich klicke mal auf das, was aus Hasenjade ist. Das ist aus weißem Jasper. White Jasper, Jasper is a beautiful, ist eine schöne, schneeige, gemstone, schneeige, which represents the source of conscious creation. Edelstein, die Quelle der bewussten Schöpfung repräsentiert. Also, it is said to purify the body on the highest levels. Ja, ja. It is the highest charging field. Da haben wir wieder Frequenz, weißes Licht, Transzendenz. At the highest level. Unschuld, Keuschheit und so weiter. Was, so weiter. Keuschheit? Ja. Bei einem Dildo-Laden? Ja, das ist, muss ja keinen Sinn ergeben. Achieving inner peace, nurturing sensual enlightenment, enhancing relaxation, healing grief. Also den soll man sich reinstecken, wenn man schlecht drauf ist. Ja. Frau sich reinstecken. Das Ganze ist übrigens eine der Seiten von Ekelhaft Professionell. Also das ist nicht trashig, lustig, amateurhaft, sondern Ekelhaft Professionell. Also hiermit natürlich alle mit ganzen eingebetteten sozialen... Ist es jetzt gut? Nein! Ja, dann hau doch mal diese ganze Bölk-Scheiße jetzt raus, dass wir da endlich Ruhe haben. So werde ich hier behandelt. Niemand hört mich gern, niemand kümmert sich um mich. Ich werde nur vollgejammert, von früh bis spät. Nein, nein, ich werde vollgejammert. Und vollgebölkt ist auch noch zu allem Überfluss. Gott, du bist so gut! Ja, das war also die Hasenjade. Und was haben wir denn noch so? Dann hätten wir noch... Testimonials wäre doch mal super. Ich will nur mal gucken. Also das sind dann also eben ewig viele von diesen... Da guck mal, Shiva irgendwas Set. Shiva Shakti Set. Das sind zwei, ein blauer, ein gelber oder beiger. Das ist ein Indigo und ein Sakral Chakrab. Das, die sind sehr schlank. Sind aus organischem blauen und orangenem Aventurin. Ah ja. Witzigerweise gab es beim Rollenspiel DSA immer das Land Aventurien. Ah, Zufall. Aber die haben das, ja, wahrscheinlich nicht. Die sind alle 7 Inch lang, was bedeutet ganz schön lang. Wie viel ist das denn? Also eigentlich ist ein Inch 2,5 Zentimeter. Ja, dann ist das nicht ganz schön lang. 17,5 Zentimeter. Ja. Ist nicht viel. Ja, was soll man damit machen? Also das kostet nur 150 Dollar. Die erhöhen maskuline Energien, stimulieren das dritte Auge und das Kehlenchakra, öffnen einen für höhere spirituelle Führung. Und ermutigen offene und ehrliche Kommunikation von Herzen. Alles so Sachen, die man ohne so einen teuren Stein, Kitschkack, nicht auf die Kette kriegt. Und wenn man sich den in die Mumu steckt, dann kriegt man Respekt. Respekt! Da stand Earn Respect. Ja. So, das ist alles sehr schön. Der Sakral. Ach, das ist immer nur im Wohnzimmer so. Da geht's ab. Hier ist irgendwas, was mir nicht gut tut. Negative Aura, würde ich sagen. So, was ist denn mit diesen obszönen Penen? Ja. Heieiei. Aber sieht das doch auch gar nicht aus. Naja, im weitesten Sinne sieht das schon so aus. Nein! Okay, ich denke schon. Nein, der ist falsch rum. Das ist, glaube ich, nicht Hode. Sondern? Griff ist das wahrscheinlich. Ach so. Huh. Ja, also wer das mal sehen will, www.schackrups.com/custom-rose-quarz-diletto. Ja, und was macht der so mit einem? Das steht hier nicht. Also. Einfach nur stopft einen voll. 350 Öcken und schon ist man wie dabei. Wie wär's mit Testimonials? Ja, das nochmal kurz reingeguckt, dann ist es auch gut. Das Seit ich mir meine Muschi damit rubbel, bin ich ein anderer Mensch, Herr Mauer. Gut, Life Changer Anonymous hat ganz bestimmt kein Angestellter geschrieben. Also, wir übersetzen das jetzt nicht auf Deutsch, sondern lassen das auf Englisch, dann können die Kinder, die das hier hören, können dann nichts damit anfangen. My adventure with my new black onyx chakra. I had the most phenomenal vaginal orgasm and a lot of ejaculation. I have started to reconnect with my female sexuality in a way that I haven't felt for years. I ejaculated so much and heavily that I had to paint my living room afterwards. Since then, I have been able to both ejaculate and have every deep, very deep vaginal orgasms almost every time. Was, wo steht das? Yeah. Meine Fresse. My ejaculation pressure is so high that I can blast my boyfriend across the fucking living room. The chakra has without doubt been my best gift to myself in a very long time, possibly ever. Not only that, but I have started to reconnect with my female das sexuality. Das habe ich gerade schon vorhin gelesen. Alter. I have always orgasmed easily, but this brought new territory as used with my partner. It unexpectedly helped create my first ejaculation and used alone brings me great delight, joy and sheer pleasure. Was haben die denn da bloß für einen Fetisch mit Ejakulation? Ja, wenn die doch daran Spaß haben. By then, I could not hold back anymore and had to replace the chakra with myself, and we both had very loud, screaming mutual orgasms. Steht das da? Yeah. Our lovemaking was way more intense than it had ever been. We have been having sex together for 30 years, so we know what gets each other off, but this was the best, most intensive we had ever felt. Since that day, we can't stop fucking with the rose quartz chakras. And it lives in our bed and sleeps with us every night. Klingt super. Erregend. Dethroned any previous toys. Apropos an dieser Stelle, Gott, mehr Gott dethroned hören. Das stimmt. I allowed the energy from the crystal to soothe my heart. I am on a journey to deeper love and it is only the beginning. Bliss, freedom, love, life, magic. She released divine freedom. Ekelhaft. Wenn man sich überlegt, was das für ein profanes, für ein profaner Akt ist, dass du dir einfach so ein Stück Stein in die Vagina tust und dann beschreibst du das mit solchen hochtrabenden Vokabeln wie released my divine freedom. Yeah, yeah. This is a sacred instrument. It was bliss. Freedom, love, life, magic. She released my divine feminine. This is a sacred instrument and I cherish her. I was transformed by the orgasm and the liters of ejaculation she helped me achieve. It was pure meditation. Dare I say I got a peek at Nirvana. Oh, verstehe. Ja, mit diesen leicht übelkeiterregenden Schilderungen, die sich hier seitenweise fortsetzen und damit enden das My Heart Has Awakened, würde ich sagen, schließen wir dieses traurige Kapitel ab. Der Mond, guck mal, der Vollmond scheint hier wirklich in unsere Lesestube gerade. Ich begrüße Sie herzlich. Siehste? Ja. Der schickt uns Photonenenergien aus der Magie ist Physik durch Wollen. Energiematrix. Ich fühle mich jetzt noch kränker, als wir angefangen haben. Alles ist vorhersehbar. Ja, das vermutlich war auch vorhersehbar. Was glauben Sie aus? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ja. Das hat mich jetzt irgendwie fertig gemacht. Ich hingegen bin Wolfgang Mayer und gelangweilt. Denn das ist jetzt das tausendste Buch mit irgendwelchen. Guck mal, hier haben wir auch noch so einen Katalog, in dem viele Bücher drin sind. Und da würde ich ja schon gerne mal was davon lesen. Ja, das machen wir ein anderes Mal. So, ich bin dran mit Musik aussuchen. Und deshalb kredenze ich der Vertix-Hörigschaft heute ein ganz feines Fressi, nämlich Dead Planet von dem aktuellen Album der für ihren Sound ein bisschen zu romantisch bezeichneten Oceano. Niceness. Und würde ansonsten noch einen charmanten Nachmittag gewünscht haben wollen. Ebenso, ebenso. Dass wir hier im VIP-Club sind. Allerdings. Und dass es den überhaupt gibt. Ja. Das ist der Club für die privilegierten Hörix, die einfach besser sind als Dix Andrix Hörix. Aber wir haben trotzdem alle lieb. Nur nicht so sehr wie die Dix Vips Hörix. Verstehe. Bereits? Sind da schon wieder. Abschießen, Bullen. Das ist nicht so laut sein. Mit der Panzerfaust würde Spaß machen. Ja, gut. Ja. Was kann man erzählen? Also die Crepe, die ich gerade eben gemacht habe, die sind vorzüglich. Das sind die aber immer. Die macht er seit Jahren und die sind auch seit Jahren vorzüglich. Ja, das Rezept habe ich nicht abgewandelt. Das sind einfach auch dünne Crepe. Und weil ich den Teig schon hatte, als Madame hier auf die Idee kam, eine Danke. Neue Folge zu machen, muss ich den kurz verbraten. Ja, man ist den Hörix ja auch was schuldig. Ja, und man kann ja auch nicht jetzt hier alles stehen und liegen lassen, nur um eine neue Folge zu präsentieren. Man lebt ja hier auch noch. So, und das ist jetzt quasi eine Folge mitten aus dem Leben. Silenzio. Silenzio.